Auftrag für Quentin Barnaby von Philipp Levin. Heute Heißer Wunsch. Sag mal, ist der Schein vom Finanzamt gekommen, Derek? Hey, Derek! Was? Was ist los? Mal wieder auf dem Mond mit deinen Gedanken, was? Ich habe gefragt, ob der Schein vom Finanzamt gekommen ist für Bert Cooper. Ach so, wegen der Lohnsteuer. Na endlich, ja. Morgen ist Freitag. Er wird die Rückzahlung wollen. Ich kann es doch nicht ändern, wenn sie den Schein nicht schicken, oder? Sag mal, was hast du eigentlich? Immer gleich auf der Palme. Ich merk's schon die ganzen letzten Tage. Ich hab's nicht so gemeint, Barbara. Entschuldigung. Arbeitest wohl nicht gern bei mir hier im Büro, wie? Sollen wir dich ins Lager einteilen lassen? Nein. Ich arbeite sehr gern hier, wirklich. Mach mal weiter mit deinen Aufstellungen. Heute Abend möchte ich gern pünktlich sein. Gehen Sie wieder mit Mr. Napier aus? Sei bloß nicht so neugierig, Derek. Möchtest du immer gefragt werden, was du vorhast? Na, mich können Sie gerne fragen. Du? Na, wohin gehst du denn heute Abend? In den Jugendclub. Sieh mal an. Also steck die Steuerkarten in den Safe, wenn du fertig bist, ja? Oh je, schon 4:20. Na, Barbara? Derek schon weg? Ja, Mr. Napier. Mr. Napier? Kurzes Gedächtnis, ne? Im Geschäft kann ich doch nicht gut Bob sagen, oder? Warum nicht? Das ist doch mein Lagerhaus. Also ich habe schon den Plan für heute Abend. Erst gehen wir ein Happen essen und dann sollst du mal was richtig Aufregendes erleben. Was genau darf ich darunter verstehen? Immer gleich schlechte Gedanken, die Mädchen. Ich habe Karten besorgt zum Hunderennen in White City. Das ist wunderbar, da bin ich noch nie gewesen. Ja, umso besser. Also ich muss rasch noch ein paar Briefe unterschreiben. Ich mache so schnell ich kann, ja? Mhm. Ach, ja. Guten Abend, Mr. Napier. Sie wollen zu Miss Barbara, ja? Ja, Mr. Napier. Ja, dann geht's doch mal rein. Dankeschön. Guten Abend, Miss Barbara. Hallo, Bert. Ich wollte nur fragen, ob das jetzt wieder in Ordnung ist mit meiner Steuer. Wir haben den Schein leider noch nicht zurückbekommen, Bert. Ich bin ganz außer Atem. Die Treppen. Aber die haben mir 10 Schilling zu viel abgezogen letzte Woche. Sie bekommen sie bestimmt zurück. Ach, alles geht schief bei mir diese Woche. Mit meinen Fischen stimmt auch was nicht. Ein Feuerschwanz und eine Zebrabarbe sind mir eingegangen. Derek hat es mir schon erzählt. Das ist wirklich sehr traurig. Ach, dass wir es bloß nicht vergessen. Hier ist der Safe-Schlüssel. Oh ja, danke, ja. Sie haben nicht zufällig Streichhölzer da, ja? Moment, ich guck mal nach. Nein, leider. Schade. Mit all dem Kummer wegen der Fische habe ich doch glatt die Streichhölzer zu Hause gelassen. Warten Sie, Bert, ich habe noch 5 Minuten Zeit. Ich hole Sie ihn schnell drüben im Laden. Hm? Wirklich? Sie sind nett. So ein kleines Heftchen, Sie wissen schon. Ja, ja. Naja, und ich mache inzwischen schon mal sauber hier und staube ab. Ist gut, Bert. Meine Damen und Herren, der Sieger des 5. Rennens nach hartem Kopf-an-Kopf-Finish war... Pass auf. Dandy Jim. Oh. Reg dich doch nicht auf. Zweiter, Golden Boy. Dritter, Salamander. Wie Glück habe ich dir nicht gerade gebracht. Wart's doch ab, jetzt kommt ja noch das letzte Rennen. Schwarzer Ritter, das ist mein Favorit. Setzt du auf den? Hab schon, 10 Pfund. Oh, 10 Pfund, dein ganzes Wochengehalt für mich. Das verfettest du einfach. Pass auf, wenn ich gewinne, kriegst du Gehaltserhöhung. Ja? So, da sind sie schon, gleich geht's los. Sag mal, hier ist ja die halbe Firma versammelt heute Abend. Wieso? Das wo ist doch denn? Unser junger Derek da unten. Da, siehst du ihn? Ach ja. Dass sie den überhaupt reinlassen? Ich denke, der darf noch gar nicht. Doch, ich glaube ab 18 schon. Aber reichlich niedergeschlagen sieht der aus, wo seinen letzten Groschen verwettet. Dauert wieder mal, bis das Wasser kocht. Ist die Milch sauer? Zum Teufel, wer ist denn das? Jemand da? Ist da jemand? Verflixt, da ist doch jemand. Na, dem werden wir schon helfen. Hallo, Polizei. Bert Kuber hier. Nachtwächter, Lagerhaus Nepia. Ich glaube, uns ist jemand eingebrochen. Kommen Sie gleich her, ja? Aber schnell! Na, wer ist denn das nun so früh am Morgen? Das ist ja nur ein Wahnsinn. Guten Morgen, Quentin. Ach, so früh am Tag, das kannst nur du sein, Robby. Komm rein. Und was verschafft mir die Ehre, Inspektor? Im Morgenrock, jetzt noch? Ich arbeite, beziehungsweise habe gearbeitet. Nach dem Motto, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf, wie? Während du der Gerechte leiden musst, nicht? Also heraus damit, was hatte ich so früh aus den Federn geholt? Brigade 6, Limehouse-Distrikt. Eine Geschichte in einem Großhandlungslager. Brand, ja? Nicht nur. Der dortige Nachtwächter rief an. Um 11 gestern Abend meldete einen Einbruch. Als die Jungs hinkamen, stand das Gebäude in Flammen und der Nachtwächter lag bewusstlos mit schweren Verbrennungen auf der Treppe. Lebt er? Noch, aber steht nicht gut. Ist etwas geraubt worden? Tja, das versucht der Besitzer, ein Mr. Nepia, gerade festzustellen. Hatten Sie viel Geld dort liegen? Einiges, soviel ich weiß, in einem Safe im Buchhaltungsbüro. Der Safe ist erbrochen? Wie es bis jetzt aussieht, nein. Aber es war alles natürlich noch ziemlich heiß dort, als wir kamen. Ihr habt den Safe aber nicht geöffnet? Nein, nein, niemand darf ran. Ich habe nur einen meiner Leute nachsehen lassen. Na und? Auf dem Griff ist ein ganz schöner Satz Fingerabdrücke. Oh, das ist gut. Fährst du wieder hin jetzt? Ja, aber ich muss erst noch zum Yard. Soll ich dich mitnehmen? Nein, danke. Ich hole erst Pat noch vom Büro. Wir fahren dann mit meinem Wagen. Gut, wie du willst. Der Nachtwächter wurde doch hier im ersten Stock gefunden. Ja, auf dem obersten Absatz hier. Sie haben die Stelle markiert, sehen Sie? Tja, Pat, mein kluges Kind, ich glaube, Sie haben recht. Angefangen hat es im ersten Stock, und zwar mit einer nicht allzu heftigen Explosion. Ach, was riecht's denn hier? Terpentin, hm? Ja, unter anderem. Auch nach Methylalkohol und Spiritus. Den Scherben nach waren da drüben Behälter mit solchen Flüssigkeiten gelagert. Und das Feuer ist offensichtlich von hier ausgegangen, wo man den Nachtwächter gefunden hat. Sehen Sie? Hier. Wie tief der Boden eingebrannt ist. Inspektor! Oh, wir kriegen Gesellschaft. Oh, ich bitte um Entschuldigung, ich dachte, Sie seien Inspektor. Nein, ich bin nicht Inspektor, ich heiße Barnaby. Ah, Mr. Barnaby. Ich bin Napier, mir gehört der Laden hier. Ah, Miss Crane, meine Sekretärin. Guten Tag. Guten Tag, Miss Crane. Der Inspektor sagte schon, Sie würden kommen. Ja, hässliche Geschichte, wie? Aber Sie sind doch versichert. Schon, aber die Waren sind ja das Wenigste in diesem Fall. Der Lagerraum ist das, was zählt bei uns. Ich musste eine Behelfsbaracke aufstellen im Hof, bis das Gebäude wieder hergerichtet ist. Sie haben ein Safe hier. Bewahren Sie da Bargeld auf? Nicht viel, nur kleinere Summen. 100 Pfund vielleicht. Hat der ein Kombinationsschloss? Nein, nein, ganz normales Schloss. Er steht im Buchhaltungsbüro. Ja, oder? Ja, in diesem Stockwerk. Da hinten. Ja, wenn Sie mitkommen ja, wollen. Ja, gehen wir doch mal hin. Ach, du lieber Gott, hier sieht's ja grauenhaft aus. Ist alles kaputt, Möbel, Teppiche, ja zum Kotzen ist das. Pat, ich hätte gern einen rohen Grundriss von dem Stockwerk hier. Bitte machen Sie eine Zeichnung, ja? Ja, mache ich, Quentin. Hier ist der Safe. Er war noch ganz heiß, als ich kam. Ich wollte gleich nachsehen, aber der Inspektor ließ mich nicht dran. Ja, es kann passieren, dass bei plötzlicher Luftzufuhr der ganze Inhalt zu Asche zerfällt. Es kann natürlich auch so passieren, aber ich glaube, jetzt ist er genügend abgekühlt. Haben Sie den Schlüssel bei sich? Ja. Aber die Fingerabdrücke... Die hat die Polizei schon abgenommen. So. Da. Was verschließen Sie im Safe? Och, Dokumente, Steuerkarten, Quittungsbücher. Ja, mit denen ist nicht mehr viel anzufangen, fürchte ich. Ja, das sehe ich, ja. Und wo wurde das Geld aufbewahrt? Hier, in der kleinen Metallschublade, zusammen mit den Barausgabenquittungen. Au, oh, verflixt, das ist ja noch heiß. Nichts als ein Haufen Asche. Tja. Wie viel Geld war hier drin, meinen Sie? Ja, das sagte ich Ihnen doch schon, ungefähr 100 Pfund. Ja, was suchen Sie denn? Also in dieser Schublade waren keine Banknoten, als das Feuer ausbrach. Ja, aber die Asche? Das sind vermutlich Ihre Quittungen, bestimmt keine englischen Noten. Papiergeld kann selbstverständlich genauso verkohlen in großer Hitze, aber dann bleiben die metallischen Sicherheitsfäden der einzelnen Scheine übrig. Ach, das wusste ich gar nicht. In der Asche hier ist nichts dergleichen. In dem Safe war kein Geld, Mr. Napier. Aha. Aber ist er denn aufgebrochen worden? Wie viele Schlüssel besitzen Sie? Zwei. Einen, den ich immer bei mir trage, einen für das Büro. Den bekommt abends der Nachtwächter. Wer hat denn das Büro hier unter sich? Miss Wynn, Barbara Wynn. Absolut zuverlässig. Bei ihr arbeitet noch ein junger Gehilfe, Derek Hodgson. Sind die beiden hier heute Morgen? Ja, sie haben sich behelfsweise in dem kleinen Schuppen hinten im Hof eingerichtet. Möchten Sie mit ihnen sprechen? Ja, das möchte ich ganz gut. Gut, wir gehen am besten über die Hintertreppe. Bitte, ja, kommen Sie hier. Augenblick, Mr. Barnaby. Das ist das Telefon im Büro des Nachtwächters. Ah ja. Ja, wahrscheinlich der einzige Apparat, der hier noch funktioniert. Lager aus Napier? Hackett, ist ja. Mr. Barnaby da? Ja, ja, der ist da. Kann ich ihn sprechen? Ja, ja, ist kein Problem. Nein. Augenblick, bitte. Für Sie, Mr. Barnaby, Inspektor Hackett. Vielen Dank, Mr. Napier. Hier ist er. Ja, danke. Hallo, Robbie. Hallo, Quentin. Von wo rufst du an? Aus dem Krankenhaus. Steht schlecht um den Mann. Aha. Wie kommst du dort weiter? Naja, so, so. Aber eins steht fest, das Feuer ging vom ersten Stockwerk aus. Brandstiftung? Allem Anschein nach, ja. Aus dem See fehlen 100 Pfund. Ziemliches Amateurunternehmen, was? Ja, ist möglich. Hat sich was ergeben aus den Fingerabdrücken? Ja und nein. Sie stammen von dem jungen Angestellten, diesem Direk. Habt ihr schon Fingerabdrücke genommen von dem? Von dem und der ganzen Belegschaft, ja. Mhm. Und waren nur seine Abdrücke auf dem Griff? Ja. Na, dann werde ich mich mal etwas ausführlicher unterhalten mit dem jungen Mann. Hier sind die Postaufträge, Miss Barbara. Sie haben eine Schreibmaschine gefunden? Die habe ich mir aus Mr. Napiers Büro geholt. Liebe Zeit, das wird Monate dauern, bis wir hier wieder in Ordnung sind, was? Hoffentlich nicht. Sag mal, Derek, war's nett gestern Abend im Jugendclub? Naja. Seit wann habt ihr euer Clublokal in White City beim Hunderennen, ha? Was? Gib's doch zu. Mr. Napier und ich waren auch dort und wir haben dich gesehen. Na und? Ich darf ja wohl noch zum Hunderennen gehen. Na, wer sagt denn was dagegen? Aber warum hast du gelogen? Ach, guten Morgen. Mein Name ist Barnaby. Ich untersuche hier den Brand. Guten Morgen, Mr. Barnaby. Ich bin Barbara Wynn und das ist Derek Hodgson. Ich werde Sie nicht lange aufhalten, nur ein paar Fragen. Sagen Sie mir, um wie viel Uhr sind Sie beide gestern Abend nach Hause gegangen? Derek ging vor mir weg. Stimmt, um Punkt 5:30. Und Sie, Miss Wynn, wann? Bei mir war es 5:45. Mr. Napier nahm mich mit. Aha. Ja, er sagte so etwas. Und dann weiter, wer von Ihnen beiden ist verantwortlich für das Geld? Ich. Ich hole am Montag von der Bank, was wir für eine Woche brauchen. Mr. Napier kommt dann meist am Freitagmorgen und nimmt, was er braucht, und den anderen Abteilungen zahle ich am Nachmittag aus. Wie viel genau war gestern in Ihrer Kasse? War? Soll das heißen, das Geld ist gestohlen? Ja, das Geld ist gestohlen, das ist richtig. Himmels Willen. 100 Pfund waren da, fast alles 5-Pfund-Scheine. War das Geld noch da, als Sie gestern Abend fortgingen? Beschwören kann ich das nicht, ich zähle ja nicht jeden Tag nach. Doch, das Geld war da. Ich habe noch ein paar Quittungen in die Schublade gelegt, bevor ich abgeschlossen habe. Ah, also Sie haben den Safe abgeschlossen. Ja, und die Schlüssel oben aufgelegt. Und ich habe sie dann Bert Cooper gegeben, als er heraufkam. Das war um wie viel Uhr? Kurz nach 5:30. Wir haben uns noch einen Moment unterhalten und dann bin ich noch rasch in den kleinen Laden hinuntergelaufen und habe ihm ein paar Streichhölzer geholt. Ach, Quentin. Ah, da bist du ja, Robbie. Wie geht's dem Nachtwächter? Ah, er ist tot, der arme Kerl. Ach, du Leben. Schwere Verbrennung und sowieso herzleidend. Sie hatten von Anfang an wenig Hoffnung, ihn durchzubringen. Sein Anzug und alles, was er bei sich trug, ist hier in dem kleinen Zimmer, wenn du es dir ansehen willst. Ja, das werde ich wohl müssen. Gut, dann komm. Hier, sieh dir es an. Jacke und Hose sind auf der einen Seite völlig verbrannt. War irgendwas in seinen Taschen? Hm, nicht viel. Bleistift, Schlüssel, Päckchen Zigaretten. Angebrochen? Nein, noch zu. Ich habe mich bei Napier erkundigt. Cooper war außerordentlich gewissenhaft. Nicht rauchen im Lager war bei ihm striktes Gesetz. Naja, hier ist noch ein Rest von einem Taschentuch und kein Geld. Keine Zündhölzer? Kein Feuerzeug? Offensichtlich nicht. Ist doch komisch beim Raucher. Naja, falls er überfallen wurde, sind ihm die Zündhölzer vielleicht abgenommen worden. Womöglich hat man seine Kleider damit in Brand gesteckt. Absichtlich. Das würde bedeuten, dass er den Eindringling erkannt hat. Genau, Quentin. Hm. Das ist auch meine Meinung. Also, Sie wollten mich sprechen, Miss Wynn. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Na, was gibt's denn? Es fällt mir nicht gerade leicht, Mr. Barnaby. Glauben Sie bitte nicht, dass ich jemanden beschuldigen will, aber mir ist was eingefallen. Ja? Ist mir schrecklich. Ich mag ihn nämlich gern. Von wem sprechen Sie denn? Von Derek Hodgson, unserem jungen Lehrling. Ist ein netter Junge. Kindskopf das schon, aber... Ja, ja, was wollen Sie denn eigentlich sagen, Miss Wynn? Also erstens, den Safe hat gestern Abend nicht Derek abgeschlossen. Das habe ich getan. Aber er sagte ja, doch... Ja, ich weiß, was er gesagt hat, aber die Steuerkarten habe ich weggeräumt. Und danach habe ich abgeschlossen, das weiß ich ganz genau. Und Derek könnte nicht nach Ihnen nochmal aufgesperrt haben, aus irgendeinem Grund? Nein, denn ich hatte die Schlüssel bei mir und ich habe das Zimmer nicht mehr verlassen, solange er noch da war. Und jetzt fiel mir ein, Mr. Napier sagt, auf dem Griff hätten Sie Dereks Fingerabdrücke gefunden. Und da Bert Cooper beim Saubermachen doch bestimmt alles abgestaubt und abgewischt hat... Ja? Müsste Derek ja später nochmal zurückgekommen sein ins Büro, oder? Oh, Sie sind kein schlechter Detektiv, Miss Wynn. Und noch etwas. Wir waren beim Hunderennen in White City gestern Abend, Mr. Napier und ich. Und Derek war auch da, wir haben ihn gesehen. Hat mich angeschwindelt aus irgendeinem Grund. Ach. Übrigens macht er ein Gesicht, als wäre ihm irgendetwas ganz und gar schiefgegangen. Zimmer Nummer 5, hat die Vermieterin gesagt. Was bitte? Ja, 5. Diesen Gang hier müsste es sein. Hier. Sie meint, er wäre noch da. Klopfen wir nochmal. Offenbar doch schon weg. Na was, jetzt warten wir? Ja, aber nicht hier, unten im Wagen. Was machen wir, wenn er ins Kino gegangen ist? Das glaube ich nicht. Sehen Sie, das ist sein Fenster, das dort, über der Eingangstür. Da brannte Licht, als wir kamen. Steigen Sie ein, Pat. Ich würde sagen, der junge Derek war brav zu Hause, als wir klopften. Und meinem Gefühl nach geht in kürzester Frist entweder das Licht da oben wieder an oder die Haustür unten auf. Da ist er, stimmt. Sie sind ja doch ein Hellseher. Runter mit dem Kopfbett. Wohin geht er denn jetzt? So weit kann ich nicht hell sehen. Wenn Sie ihm auf der Spur bleiben wollen, dann müssen wir losfahren. Nein, nein, ich glaube, das machen wir besser zu Fuß. Kommen Sie, steigen wir aus. Ich sehe nirgends mehr, Quentin. Wie vom Erdboden verschluckt. Ja, merkwürdig. Straße ist doch lang. Keine Abzweigung weit und breit. Pat, ich glaube, der ist durch den Zaun da geschlüpft. Richtig, da ist ja auch eine lose Latte. Was ist denn das dahinter? Das riecht mir doch. Das ist ein Müllerbladeplatz oder sowas. Ach, ich gehe mal voraus. Ein bisschen eng. Kommen Sie durch. Oh, erinnern Sie mich daran, dass ich mal wieder Diätkur machen muss, ja? Ah, hurra. Das stimmt doch, Schutterbladeplatz. Da stehen die Müllwagen. Sehen Sie, Derek? Da ist er. Da hinten. An dem alten Kinderwagen. Was macht er denn da? Muss mir die Stelle merken. Da kommt zurück. Los, Bett. Schnell in den Müllwagen. Jetzt ist er wieder hinausgeschlüpft. Soll er doch. Mich interessiert mehr, was er hier wollte. Hier war das sowas. Da hat er's reingetan. Was denn? 100 Pfund in Schein. Es hat keinen Sinn, Derek, es abzustreiten. Wir haben ja gesehen, wie Sie das Geld vergruben. Sie haben die Polizei schon angerufen? Gerade ist meine Sekretärin dabei. Also gut. Ja, ich war im Lagerhaus gestern Nacht. Und das waren auch meine Fingerabdrücke auf dem Safe. Aber ich bin nicht eingebrochen. Und ich habe auch nichts gestohlen. Ja, aber hier ist das Geld. Ich kann Ihnen alles erklären. Also bitte. Ich verdiene nicht viel. 8 Pfund die Woche. Und, naja, Barbara. Immer redet sie, wo sie überall war. In Nachtclubs, im Theater. Und sowas kann ich mir eben von meinem Gehalt nicht leisten. Und da habe ich angefangen mit einem Konto bei einem Buchmacher. Vor ein paar Monaten. Naja, und dann kam's. Schulden, 50 Pfund. Sie haben gedroht, wenn ich bis letzten Montag das Geld nicht bringe, dann machen Sie mich fertig. So. Und deswegen habe ich mir am Montag das Geld aus der Barkasse geliehen. Und das hat niemand gemerkt? Ich hatte gehofft, dass ich mir inzwischen wieder zusammenpumpen kann, von irgendwoher. Aber daraus wurde nichts. Und in der Verzweiflung habe ich mir dann die anderen 50 Pfund auch noch geholt und bin zum Hunderennen gegangen gestern Abend. Es war die einzige Chance, die mir blieb. Tja, dann habe ich wirklich gewonnen, beim allerletzten Rennen. Tja, aber warum sind Sie nachts noch eingebrochen? Sie hätten das Geld doch heute Morgen zurücklegen können. Eben nicht. Freitags holt sich Mr. Napier doch immer am Morgen 50 oder 60 Pfund heraus. Deswegen musste das Geld gestern Nacht noch zurück. Aber als ich gerade am Safe war, hörte ich Bert die Treppe heraufkommen und bin auf und davon, über die Hintertreppe. Sie wollen mir also erzählen, dass Sie nicht kamen, um das Geld zu stehlen, sondern um es zurückzubringen? Ja. Ja, wie hätten Sie dann den Safe geöffnet? Bert Cooper hatte doch die Schlüssel. Ich hatte Nachschlüssel während der Mittagszeit gemacht. Hier sind Sie. Sie glauben mir, ja? Ich habe Bert nichts getan und ich habe auch das Feuer nicht gelegt. Mr. Barnaby? Miss Wynn, was mich noch interessiert, Sie haben am Montag Geld geholt von der Bank. Hat man Ihnen das in alten oder in neuen Scheinen gegeben? Tja, also, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Kommen Ihnen diese Scheine hier bekannt vor? Bekannt? Das weiß ich nicht. Das sind die, die Derek hatte, wie? Ja, angeblich beim Rennen gewonnen, vielleicht aber auch aus dem Safe gestohlen. Tja, also, ich kann es wirklich nicht sagen. Aber ich kann einfach nicht glauben, Mr. Barnaby, dass Derek dem alten Bert Cooper was getan haben soll. Die verstanden sich so gut, die beiden, die haben stundenlang gefachsimpelt über Fische. Ach? Ja, Cooper hatte ein Aquarium, das war sein Hobby. So. Hallo, Quentin. Hallo, Robbie. Wartest du schon lange? Nein, erst in ein paar Minuten. Ich war in White City, habe mich bei allen Buchmachern erkundigt. Keiner erinnert sich an Derek Hodgson. Was aber noch nichts beweist, oder? Er ist kein auffallender Typ. Und diese Leute zahlen doch täglich an Hunderte von Gewinnern Geld aus. In dem Geschäft, in dem er den Nachschlüssel machen ließ, erinnert man sich aber sehr gut an ihn. In der Mittagszeit war er dort, am Donnerstag. Na, das streitet er ja auch nicht ab. Aber warum ein Nachschlüssel, bevor er überhaupt Geld hatte, die Schuld abzutragen? Er hoffte eben auf einen Gewinn. Und Freitag wäre zu spät gewesen. Hey, hey, hey, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Ach, auf gar keiner. Aber was man eher fragen könnte, falls Derek nur auf das Geld im Seefhaus war, warum hat es dann nicht während der Bürozeit rausgeholt? Tja. Das wäre doch weniger riskant gewesen. Hm. Und dein Nachschlüssel hätte er dann auch nicht gebraucht. Entschuldigung. Inspektor Hackett. Ja, Sir. Jawohl, Sir, sofort. Der Kommissar, ich muss zu ihm. Ich nehme an, er wird Derek unter Anklage stellen. Nein, Robbie, warte doch mal. Ich bin auf eine Sache gestoßen. Dann bleib hier auf der Spur. Ich kann den Alten nicht warten lassen. Also wirklich, Quentin, 5 Minuten, haben Sie gesagt. Und dann gehen Sie in jedes einzelne Haus hier am Platz. Ja, ich kam mir auch vor wie ein Hausierer. Ich sitze ja gern herum und warte auf Sie, aber Sie können doch wenigstens sagen, warum und wieso. Es tut mir leid, Kindchen, so viel Zeit haben wir nicht. Es ist gleich Ladenschluss. Quentin, wenn Sie mir es nicht erklären, schrei ich! Also schonen Sie Ihre Stimmbänder, wir müssen weiter. Aber da, schauen Sie sich mal den 5-Pfund-Schein an. Ja? Das ist einer der Scheine, die unser Derek angeblich beim Hunderennen gewonnen hat. Falls er wirklich gewonnen hat, Pat, kann seine Geschichte stimmen. Müssen Sie zugeben. Auf der Rückseite ist was aufgekritzelt. Ja, können Sie es lesen? 3 Pfund Heilb. Heilbutt, Mädchen. Heilbutt, na. Corfieldplatz. Ja, das ist eine schlechte Angewohnheit von vielen kleinen Geschäftsleuten. Überall wird was hingekritzelt. Notfalls auch auf einen Geldschein. Aber jetzt riechen Sie mal an dem Ding. Fisch? Das ist richtig. Zwar reine Theorie, aber falls dieser Schein beim Hunderennen den Besitzer gewechselt hat, könnte er von einem Fischhändler stammen. Der noch dazu ganz vor kurzem erst dort war, ja? Und eben habe ich festgestellt, dass Nummer 90 Coffieldplatz am Donnerstagnachmittag eine Lieferung von 3 Pfund Heilbutt bekam. Und wissen Sie auch von wem? Von einem Fischgeschäft hier in der Nähe. Reynolds Fischhaus. Danke Ihnen, Madam. Und hier sind 7 Schilling und 10 ja, zurück. Ja, vielen Dank. Das ist Ihr Hering, Madam. Danke. Ach, bitte, ich hätte noch gerne ein Paket gefrorene Krabben. Ach, das ist drüben am anderen Tisch, bitte. Ach, ja. Das ist bei meiner Frau, ne? Bitte schön von den Krabben, die ich gestern von bei Ihnen holte. Ja, Sir, womit kann ich denn dienen? Haben Sie einen Augenblick Zeit, Sir, hier ist meine Karte. Eine Polente? Nein, nein, es handelt sich um ein Lagerhaus, Brand im Leimhausdistrikt. Aber ganz schön weit weg von hier, was? Ja, aber ich habe eine Frage an Sie, die sehr wichtig ist. Waren Sie am Donnerstag zufällig in White City beim Hunderennen? White City? Ich? Nee, nie. Wissen Sie, es geht um einen Geldschein, der möglicherweise dort eingezahlt worden ist. Was, ein Geldschein? Hier, ja, den. Die Adresse eines Ihrer Kunden steht drauf. Ach so, ja, das ist Koffeldplatz. Wissen Sie, das ist ein laufender Auftrag, ja. Das Geld wird sicher durch die Bank gegangen sein. Ah, ja. Na ja, dann. Also vielen Dank, Mr. Reynolds. Aber keine Ursache. Tja, Pat, ich habe kein Glück. Reynolds war nicht beim Hunderennen am Donnerstag. Na, dann können Sie nicht mehr viel machen, oder? Nein. Oh, halt, Quentin, da ist der Fischhändler. Ja, er winkt. Der ist aber gut. Wissen Sie, ich habe gedacht, Sie sind bereits weg. Ja, Mr. Reynolds, was ist denn? Hören Sie bitte. Ich war also beim Hunderennen am Donnerstag. Ja, Sie haben doch gesagt nein. Ja, ich weiß, ich habe gesagt nein, sicher. Aber sehen Sie, meine Frau, die war doch im Laden gerade, ne? So, und der habe ich gesagt, ich bin zu einer Versammlung gegangen. Wissen Sie, die würde mir ganz schön die Hölle heiß machen, wenn die wüsste, ich habe 5 Pfund auf den Hund verwettet. Wie haben Sie denn gesetzt, Toto? Na ja, auf Bingo im zweiten Rennen. Er ist letzter geworden. Oh, es tut mir leid. Ja, kann man nicht machen. Wollen Sie sonst noch was wissen, Sir? Nein, nein, vielen Dank, Mr. Reynolds. Also dann, Wiedersehen. Wiedersehen. Na sowas, das würde ja heißen, dass Derek gewonnen hat. Der hat sogar bestimmt gewonnen. Ja, aber wer hat ihn denn das Feuer gelegt? Ich kann nur sagen, Pat, es ist schon komisch, wie immer eine Spur zur anderen führt. So, jetzt muss ich mir noch mal Barbara Windfork. Ja, aber Moment, was heißt hier Spur? Kommt noch alles, mein Kind. Ach. Wenn ich jetzt zum Lagerhaus fahre, suchen Sie mir bitte ein Geschäft mit Aquarien, ja? Miss Wynn? Ja, Mr. Barnaby? Ach gut, dass ich Sie noch treffe. Ich bin mit Mr. Napier verabredet. Nur eine Sekunde. Hören Sie, als wir zum ersten Mal gesprochen haben, da sagten Sie doch, Bert Cooper hätte Sie gebeten, ihm Streichhölzer zu besorgen. Ja. Erinnern Sie sich noch, was für Streichhölzer Sie genommen haben? Zwei solche Mäppchen, wissen Sie? Sportsmann heißen die, glaube ich. Ach, Sie kennen sie sicher. Ich habe eins selbst behalten. Moment, ich habe es bestimmt noch in der Tasche. Ach, das ist ja großartig. Hier. Kann ich Ihnen das abkaufen? Ach, was, die kosten doch praktisch nichts. Sie schenke ich Ihnen. Sehen Sie, Herr Inspektor, der Schein beweist aber doch, dass ich beim Rennen gewonnen habe. Schon, ja. Aber der Brand ist damit immer noch nicht geklärt. Moment, Robby, darauf gibt's vielleicht sehr schnell eine Antwort. Derek, hören Sie mal zu. Sie verstanden sich doch gut mit dem Nachtwächter. Ja. Der hat ein Aquarium, nicht wahr? Ja, das war sein Hobby. Am Donnerstag hat er mir noch erzählt, das Wasser sei plötzlich grau geworden und er hätte irgendwelche Spezialtabletten kaufen müssen. Wissen Sie vielleicht, Derek, ob er die Tabletten in einer Schachtel gekauft hat oder lose? Er hat mir eine gezeigt. Die war in einer Tüte. War das so eine Tüte wie diese hier? Ja, genau so sah sie aus. Was hast du denn da, Quentin? Das sind Sauerstofftabletten. Damit kann man das Wasser in kleinen Aquarien reinigen. Ah, ja. Hergestellt aus Calciumchlorat. Völlig harmlos an sich, aber bring sie in Berührung mit Streichhölzern und dann zeige ich dir mal, was passiert. Mit Streichhölzern? Ja, mit solchen Streichhölzern wie diesen hier. Verflixter. Na, was sagst du jetzt, Robby? Wie geht denn das zu? Robby, hör zu. Wir wissen, Bert Cooper hat ein schlechtes Herz. Nun ist Folgendes passiert. Er lief die Treppe hinauf, bekam einen Anfall, fiel hin. Die Tabletten kamen durch den Sturz mit den Streichhölzern in Berührung. Seine Jacke fing Feuer, die Flammen breiteten sich aus. Und so kam es zur Explosion und zum Brand. Und wenn ich nicht eingebrochen wäre, wäre das alles nicht passiert. Das ist schwer zu sagen. Wenn Bert Cooper sozusagen vor einem Herzanfall stand, dann wäre das wohl so oder so passiert. Und das Geld, das ich genommen habe? Mr. Napier kann Sie natürlich jetzt wegen Einbruchs verklagen. Aber nach allem, was er vorhin sagte, glaube ich, brauchen Sie nicht so schwarz zu sehen. In unserer Kriminalhörspielserie Auftrag für Quentin Barnaby hörten Sie Heißer Wunsch von Philip Levine. Die Personen und ihre Sprecher waren Quentin Barnaby, Siegfried Lowitz, Pat, Ursula Langrock, Inspektor Hackett, Heinz Schimmelpfennig, Barbara Wynn, Marianne Moser, Derek Hodgson, Walter Theil, Napier, Herbert Fleischmann, Cooper, Walter Thurau, Reynolds, Robert Rathke. Kundin, Carola Erdin. Ansager, Gerhard Remus. Musik, Fred Sporer. Ton und Schnitt, Ludwig Groß und Liane Meiser. Regie, Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk. Auftrag für Quentin Barnaby von Philipp Levin. Heute feuriges Temperament. Wie Sie sehen, Mr. Travers, sehr luxuriös kann man unsere Clubräume kaum nennen. Aber Sie bekommen doch gewiss einen Zuschuss von der Stadt, Mrs. Metcalf. Keinen roten Heller. Naja, wir brauchen keine Miete zu bezahlen. Und ab und zu schickt die Jugendvereinigung einen Beitrag. Aber das deckt kaum einen Bruchteil unserer Unkosten. Wir sind fast völlig auf Spenden angewiesen. So, ja. Möbel haben wir auch so gut wie keine, außer den paar Stühlen hier und dieser Kommode. Und selbst das bisschen taugt nicht mehr viel. Mr. Travers? Ja, wie sagten Sie? Unser Hauptraum ist nebenan. Dort wird Bridge gespielt, Gymnastik getrieben und da tagt auch unsere Theatergruppe. In ein paar Minuten ist übrigens wieder eine Probe. Falls Sie Lust haben zu bleiben? Doch, gern. Ein paar Minuten noch. Ist gut. Das Staatstheater sind wir natürlich nicht. Aber einige unserer Mitglieder sind recht vielversprechend. Ziemlich frisch hier im Zimmer. Leg doch noch etwas Kohle aufs Feuer, Arthur. Nein, Mrs. Pollard, nicht Arthur. Bernard heißt er in dem Stück. Entschuldigen Sie, Mrs. Metcalf. Ich bin so gewohnt, ihn Arthur zu nennen. Da wir jetzt doch schon unterbrochen haben, wo ist Ihr Mann? Hier bin ich, Mrs. Metcalf. Sollen wir die Stelle nochmal durchgehen? Nein, jetzt nicht. Aber versuchen Sie doch nächstes Mal etwas mehr Schärfe reinzubringen, Mr. Pollard. Sie sind bitterböse. Vergessen Sie das nicht. Und fest entschlossen, ein für alle Mal zu zeigen, wer Herr im Hause ist. Mit einer anderen Partnerin wäre das leichter. Na, hör mal, George. Arthur, kommen Sie doch mal einen Moment her. Ja, bitte. Ihr Auftritt war dieses Mal glänzend. Oh, danke vielmals. Also dann Ihr Stichwort, Mrs. Pollard, und dann bis zu Marys Auftritt. Ziemlich frisch hier im Zimmer. Leg doch noch etwas Kohle aufs Feuer. Bernard. Ja, Mutter. Na? Mary, das war Ihr Stichwort. Los! Amt, Mutter, Amt, Bernard. Nein, nein, nein, Sie sind enttäuscht. Da kommt man doch nicht so angetänzelt. Nochmal. Nochmal? Oh. Amt, Mutter, Amt, Bernard. Der Henry kann heute Abend nicht, zu blöd. Nein, nein, nicht der Henry. Henry. Dieses junge Mädchen stammt aus gutem Hause. Und nicht blöd. Zu dumm heißt es. Nochmal. Ich kann mir einfach den Text nicht merken. Aber das ist doch die Höhe. Jetzt probieren wir schon seit 2 Wochen und Sie können nicht einmal den ersten Akt. Entschuldigen Sie. Mit Ihren Entschuldigungen kriegen wir das Stück auch nicht auf die Bühne, oder? Fürchte, ich muss die Rolle jemand anderen geben, Mrs. Nolan. Wie? Ja, so ungern ich das sage, aber ich glaube, aus Ihnen wird nie eine Schauspielerin. Ach, Sie schafft es schon, Mrs. Metcalf. Bedauere, Arthur, aber wir müssen uns jemand anderen suchen. Die kleine Alice Kenwood. Dann trete ich aus dem Club aus. Das muss ich natürlich Ihnen überlassen. Sie haben von Anfang an auf mir rumgehackt. Nur keine Szene, wenn ich bitten darf. Wir haben einen Gast hier. Das ist mir schnurzegal. Außerdem ist das Stück doof. Ich bin heilfroh, dass ich die Rolle quitt bin. Na komm, komm, komm, komm, Mary. Und den Club kann ich sowieso nicht ausstehen. So was Dämliches. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Tu ich auch. Keine Angst. Hier kriegen Sie mich nicht wiederzusehen. Es tut mir wirklich sehr leid, Mr. Travers. Oh, auf mich brauchen Sie keine Rücksicht zu nehmen. Wo wollen Sie denn hin, Arthur? Ja, ich wollte nur... Ich möchte die erste Szene nochmal durchnehmen, also bitte. Sie behalten uns aber doch nicht zu lange hier, oder? Gegen 10 Uhr machen wir Schluss, Mr. Pollard. Gut. Weil ich mir nämlich heute ein paar Überstunden vorgenommen habe, heute Nacht. In der Druckerei ist noch ein großer Auftrag zu erledigen. Trinkst du eine Tasse Tee mit mir, George? Nein, noch nicht. Ach, warum machst du nicht eine kleine Pause? Ich möchte lieber erst ganz fertig sein. Dann trinke ich noch was. Vor dem Schlafengehen. Ja, weißt du, dass es gleich 12:30 ist? Ich brauche nicht mehr lange. Schade, dass Mary ihre Rolle verloren hat. Ja. Aber sie ist vor einer halben Stunde hier vorbeigegangen. Mit Arthur? Nein, allein. Mhm. Sah richtig unglücklich aus. Ich mag sie gern, aber wenn ihr Temperament mit ihr durchgeht, dann stieben die Funken. Ich dachte schon, sie wirft Mrs. Metcalf was ins Gesicht. Ah, ich muss die Katze rauslassen, sonst vergesse ich es noch. George, komm schnell! Hast du gerufen? Ja, was? Die Halle brennt! Die Halle brennt! Lobhalle? Ja, schau aus dem Fenster, es lodert richtig! Schnell, ruf die Feuerwehr an! Schnell, schnell! Haben Sie auf den Knopf gedrückt, Pat? Ja, Quentin, der Lift kommt schon. Viel war nicht mehr übrig von dem Bürogebäude, was? Ja, das war einer der schlimmsten Brände, an die ich mich erinnern kann. Und alles nur aus Nachlässigkeit. Nach Ihnen. Danke. Auch als Feuerdetektiv hat man seine Tiefpunkte wie? Ja, die man nur mit Hilfe des Charmes und der Tüchtigkeit der unentbehrlichen Sekretärin überwinden kann. Na, dann soll sie noch eine Zeit lang erhalten bleiben. Man weiß schließlich, was sich gehört, ne? Also, raus mit Ihnen. Ach, sehen Sie mal, wer da auf uns wartet. Guten Morgen, Inspektor Hackett. Guten Morgen. Morgen, Robbie. Na, ihr habt ja gemütliche Arbeitsstunden. Ja, das kann man wohl sagen. Wir sind schon seit Morgengrauen auf den Beinen. So, na dann Entschuldigung. Wenn du beruflich mit mir reden willst, komm doch mit ins Büro. Wir können ja zusammen frühstücken. Ja, gerne. Gestern Abend ist das passiert, Quentin, in Langley. In Langley? Ja. Und es besteht dringender Verdacht der Brandstiftung. Obwohl mir ehrlich gesagt das Motiv des Mädchens arg dürftig vorkommt. Des Mädchens? Ein junges Ding namens Mary Nolan. Gestern Abend gab es Streit und Miss Nolan flog aus der Theatergruppe. Um Mitternacht ist sie dann von einem anderen Clubmitglied in der Nähe der Baracke gesehen worden, von einem Mr. Pollard, das ist der Buchdrucker am Ort. Ja, vorläufig haben wir natürlich nur Indizien. Und bevor wir eine Anklage in Erwägung ziehen, möchten wir wenigstens sicher sein, dass es sich tatsächlich um Brandstiftung handelt. Wie komme ich nach Langley? Ich würde die A10 nehmen bis nach Enfield und dann an der großen Kreuzung geht's dann ja links. Da würde ich lieber nicht drauf gehen, Pat. Die Bühne sieht bedenklich aus. Ja, das Gefühl habe ich auch. Kommen Sie denn weiter? Ja, der Brand ist allem Anschein nach da drüben ausgebrochen, wo bei dem, was einmal ein Klavier war. Da ist der Fußboden schwer verkohlt. Mhm. Der Asche nachzuschließen hat derjenige, welcher ein Bündel alter Zeitungen benutzt und Paraffin. Ja, hier stehen mehrere Ölöfen. Sehr dilettantisch das Ganze. Aber auf jeden Fall keine Selbstzündung. Nein, Pat. Durch Selbstzündung ist dieser Brand hier nicht entstanden. Mhm. Paraffin war es bestimmt. Oh, Quentin. Geben Sie an. Mhm. Ich glaube, wir bekommen Besuch. Sind Sie Mr. Barnaby? Ja, Madam. Ich habe von Mr. Pollard erfahren, dass Sie hier sind. Ich bin die Leiterin des Clubs, Mrs. Metcalf. Und das ist Mr. Travers, ein Nachbar. Guten Tag, Mr. Travers. Guten Tag. Miss Graham. Guten Tag. Guten Tag. Mit dem Gebäude ist wohl nichts mehr zu wollen. Leider nicht, Madam. Das ist ein furchtbarer Schlag für uns. Weiß Gott, wo wir einen Ersatz finden. Versichert war es aber doch, oder? Vom Stadtrat, ja. Wenn das Grundstück erst einmal geräumt ist, lässt sich doch leicht ein Fertighaus draufstellen. Ich möchte bezweifeln, ob man nach dieser Erfahrung noch Lust hat, den Club fortzusetzen. Sieht doch ganz so aus, als wäre er vorsätzlich angezündet worden. Ja, aber ob eines Ihrer Clubmitglieder das getan hat, das ist eine andere Frage. Darüber habe ich persönlich leider nicht den mindesten Zweifel. Sie sprechen von Miss Nolan. Wenn Sie gesehen hätten, wie diese Person sich aufgeführt hat. Mr. Travers hier war bei dem Zwischenfall anwesend. Man beschuldigt natürlich höchst ungern jemand, aber dieses junge Mädchen hat sich wirklich empörend benommen. Unverschämt geradezu. Und dann ist sie wütend abgedampft. Und war später noch einmal hier. Mr. Pollard hat sie gesehen. Er hat sie hier in der Gegend gesehen, Madam. Das ist nicht ganz das Gleiche. Ach, wieso denn? Bevor sich eine Anklage erheben lässt, brauchen wir mehr Beweise. Madam, ob Sie mir vielleicht inzwischen die Anlage der Clubräume erklären könnten? Oh, das kann ich natürlich. Ich glaube, ich gehe lieber. Ja, ich muss wieder ins Geschäft. Ja, gehen Sie. Das Regency-Sofa sollte heute Nachmittag hier sein. Ach, wirklich? Ja, aber kommen Sie lieber erst gegen Abend. Dann bin ich bestimmt da. Ja, ja, gut, ich komme vorbei. Guten Tag. Guten Tag, Mr. Travers. Hat ein Antiquitätengeschäft. Ja, das hatte ich mir fast gedacht. Nein. Also, Sie möchten gern, dass ich Sie hier ein bisschen herumführe. Wenn Sie so gut wären. Ja, hier sind wir also im Hauptraum. Mhm. Diese Tür da führt zu einem kleineren Zimmer. Oh, da würde ich lieber nicht reingehen, Madame. Das Dach ist eingestürzt. Ja. Zwischen all den Trümmern kommen Sie doch nicht weit. Furchtbar sieht es da aus, nicht wahr? Was befand sich denn hier? Ein paar Stühle und eine alte Kommode für unsere Sachen. Aber nichts Entzündbares in der Kommode, meine ich. Oh nein, die war leer. Bei Hochzeiten stellen die Fotografen immer einen Blumenstrauß drauf und benutzen sie als Staffage. Wie viele Eingänge gibt's hier? Zwei. Einer hier durch und der andere da unten an der Bühne vorbei. Kommen Sie. Und die Türen sind immer versperrt. Oh ja, dafür sorge ich selbst. Sehen Sie, die Tür hier ist noch immer abgeschlossen. Da. Und wie steht's mit den Fenstern? Tja, ehrlich gesagt, da bin ich nicht so ganz sicher. Wenn ich ein Fenster offen finde, mache ich es natürlich zu, aber ich sehe nicht extra nach. Hier ist noch nie jemand eingebrochen. Wozu auch? Das gesamte Inventar des Lokals ist keine 50 Pfund wert. Die Ölbrenner da, die haben Sie auch kontrolliert? Ja, und der Strom war abgeschaltet. Danke bestens, Mrs. Metcalf. Ich werde mir jetzt die Wände und die Leitungen genauer ansehen. Vielleicht könnten Sie inzwischen meiner Sekretärin die Namen der Mitglieder geben, die gestern Abend anwesend waren. Ja, mit voller Adresse. Ja, gern. Sind wir los, Quentin. Und hier ist die Liste, die Sie haben wollten. Ausgezeichnet. Wissen Sie was, Patty? Ich habe den Eindruck, hier ist vor nicht allzu langer Zeit jemand durch das Fenster geklettert. Tatsächlich? Ja, diese Kratzer auf der Fensterbank, die sehen aus, als stammten sie von Pfennigabsätzen. Mhm. Und sehen Sie sich mal das an. Wo? Hier an dem Griff. Da hängen ein paar Stofffasern. Sehen Sie? Oh, stimmt. Es sieht aus wie brauner Tweed. Soll ich Ihnen ein Kuvert geben? Nein, lassen wir den Faden mal für den Augenblick, wo er ist. Aber was ich dringend brauche, ist Miss Nolans Adresse. Sie wohnt in der Kenton Lane Nummer 4. Da müssen wir auf dem Weg hier vorbeigefahren sein. Na ja, dann brauche ich den Wagen ja gar nicht erst zu nehmen. Bleiben Sie bitte inzwischen hier, Pat, und lassen Sie niemand an das Fenster dort. Ich komme so schnell wie möglich wieder zurück. Meine Bude ist leider ziemlich eng, Mr. Barnaby. Setzen Sie sich doch auf den Divan. Nein, danke. Ich bleib ja nur einen Augenblick. Ich weiß überhaupt nichts über das Feuer. Aber in der Nähe waren Sie doch gestern Abend. Ich war spazieren. Das ist doch kein Verbrechen. Naja, ist ziemlich spät, um auf der Straße rumzulaufen. Finden Sie nicht? Ich war so durcheinander. Ich wollte frische Luft schnappen. Um wie viel Uhr haben Sie den Club denn gestern Abend verlassen? So um 9 Uhr rum oder Viertel nach, ich weiß nicht. Und später sind Sie nochmal hingegangen? Nein. Haben Sie einen Augenblick Zeit, Miss Nolan? Warum denn? Na, dann wäre ich nämlich dankbar, wenn Sie mich schnell zum Clublokal begleiten würden. Wenn Sie nichts anderes vorhaben, meine ich. Na schön. Meinetwegen. Ich hole nur schnell meinen Mantel. Ja, kommen Sie, ich helfe. Danke. Was haben Sie denn? Ist mein Lippenstift verschmiert? Nein, ich bewundere Ihren Mantel. Hübsch, was? Habe ich im Ausverkauf ergattert. Echter schottischer Tweed. Miss Nolan, das ist Miss Gray, meine Sekretärin. Tag. Sie hätten keine so hohen Absätze anziehen sollen, wie? Da haben Sie recht, die bringen einen um. Ja? Ach, kommen Sie doch bitte mal hier zum Fenster rüber. Wozu denn? Ich möchte Ihnen was zeigen. Und? Sehen Sie mal, da ist eine Faser am Griff hängen geblieben. Hm? Ja? Und wenn ich mich nicht sehr irre, stammt die von Ihrem Mantel. Da, vom Nein. Ellenbogen. Nein, die ist nicht von meinem Mantel. Aber Miss Nolan, ich bitte Sie, nichts ist leichter zu beweisen. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Kratzer hier auf der Fensterbank von den Schuhen herrühren, die Sie anhaben. Sie sind doch gestern Abend hier eingebrochen, nicht wahr? Nein. Aber Miss Nolan... Zurückgekommen bin ich, ja. Ah. Ja, aber eingebrochen, wie Sie es nennen, das bin ich nicht. Aber Sie sind durch dieses Fenster eingestiegen. Ich hatte meine Handtasche vergessen. Mit meiner Puderdose und allem und meinem Geldbeutel. Als ich hier ankam, war alles schon verrammelt. Da sah ich, dass das Fenster etwas offen stand. Der Riegel war im zweiten Loch und mit einem Stückchen Holz habe ich ihn hochgekriegt. Ja. So. Ja, warum haben Sie mich da angelogen? Versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Alle denken, ich war's. Was hätten Sie denn getan? Wie lange waren Sie hier? Nur ein paar Minuten. Eine Tasche lag auf dem Klavier. Wir haben sie da hingefunden im Dunkeln. Wieso im Dunkeln? Ja, der Strom war doch abgeschaltet. Hatten Sie eine Taschenlampe bei sich oder haben Sie ein Streichholz angezündet? Nein. Obwohl Sie jetzt eine Streichholzschachtel in der Tasche haben. Was? Ja, das habe ich gespürt, als ich Ihnen in den Mantel half. Die habe ich nicht benutzt. Ich wusste genau, wo meine Tasche lag. Wussten Sie auch, wo die alten Zeitungen aufbewahrt wurden? Zeitungen? Miss Nolan, Sie waren hier, gegen 12.30 Uhr. Ja. Und wenige Minuten drauf hat Mrs. Pollard den Brand entdeckt. Und? Finden Sie das nicht einen eigenartigen Zufall? Aber ich sehe nicht ein, was Als Sie den Club verließen, waren Sie verständlicherweise sehr wütend. Ihr Stolz war verletzt, nicht wahr? Ja, aber deshalb bin ich nicht zurückgekommen. Ich sag Ihnen doch, ich hatte meine Tasche vergessen. Das mag sein, aber als Sie dann erstmal in den Clubgebäuden waren, da kamen Sie auf den Gedanken, sich zu rächen. Nein! Sie sammelten ein paar alte Zeitungen zusammen, schütteten etwas Paraffin aus einem der Ölbrenner drauf und dann hielten sie ein Streichholz an den Haufen. Nein, das hat sie nicht getan. Sie sind wohl Mr. Arthur Rees. Stimmt. Und wenn ich mich nicht täusche, sind Sie der Kerl, der den Brand untersuchen soll. Oh, Kerl. Nein, Sie täuschen sich nicht, Gentlemen. Auf jeden Fall lasse ich nicht zu, dass Sie so mit ihr umgehen. Da sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Ja, das tut mir leid, Mr. Rees, aber das Beweismaterial... Ach, was Beweismaterial... Selbst wenn Sie behaupten sollten, Sie hätten Mary auf frischer Tat ertappt, würde ich Ihnen das nicht glauben. Mary lügt nicht, nie. Oder sie war tatsächlich noch einmal hier. Das habe ich Ihnen doch erklärt. Was haben Sie jetzt vor? Wollen Sie sie verklagen? Das hängt nicht von mir ab. Dann bringe ich Mary jetzt nach Hause, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich würde gerne noch einmal mit Ihnen sprechen, Mr. Reed. Ach, was Sie nicht sagen. Jetzt bringe ich Mary nach Hause. Ihr Pech. Wenn Sie mich sprechen wollen, ich bin in einer Stunde wieder in meinem Geschäft. In der Darby Street. Ein kleines Fotostudio an der Ecke. Komm, Liebling. Pass auf, wo du hin sitzt. Sieh mal an, der Held rettet seine Maid. Tja, Pat, wie die Dinge liegen, wird Robbie sie wohl unter Anklage stellen. Ziemlich erdrückende Beweise, finde ich auch. Ja, ich kann mir außer ihr auch niemand vorstellen, der das Lokal in Brand gesetzt haben könnte. Wollen Sie sonst noch jemanden verhören? Nein. Nur diesen Mr. Rees. Oh, ob Sie aus dem viel herausbringen, möchte ich bezweifeln. Ja, trotzdem, sprechen muss ich schon mit ihm. In einer Stunde wird's schon dunkel. Ja, dann wollen wir mal sehen, dass wir erst was zu essen kriegen und gegen 7 fahren wir dann zu diesem Mr. Rees. So, Pat, steigen wir aus. Ja. Ich glaube nicht, dass der schon zurück ist, Quentin. Kein Licht im Studio. Vielleicht wohnt er oben. Da brennt auch kein Licht. Da werden wir eben mal klingeln. Na, warum kommt denn keiner? Die sorgen ja aber offenbar stramm für Nachwuchs. Wer? Wieso? Die Fotos im Schaufenster. Haben Sie je so viele pausbäckige Babys gesehen, Quentin? Ja, und alle sehen gleich aus. Na, nun komm schon, Junge. Mr. Rees zieht offenbar Miss Nolans Gesellschaft der unseren vor. Moment mal. Was ist? Ich glaube, da kommt jemand. Nein. Doch, ich habe was gehört. Komisch. Die Haustür ist ja offen. Mr. Rees? Mr. Rees? Sind Sie da? Ja, gibt's denn hier keinen Schalter, Quentin? Wo sind Sie denn? Hier. Haben Sie es gehört? Das war eine Wagentür. Ja, jetzt fährt er weg. Hm. Was ist denn das? Oh. Was war denn das? Moment, ich hab doch irgendwo ein Streichholz. Das ist ja Rees. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Verdammt nochmal. Au, oh, mein Kopf. Pat, Wasser! Oh. Sofort! Legen Sie mal schön Ihren Arm um meine Schulter, Mr. Rees, dann bringen wir Sie auf diesen Stuhl hier. Oh. Als ich zurückkam, war jemand hier. Ja, wer brauche ich wohl gar nicht zu fragen. Ich wünschte, ich wüsste es. Da, das geht schon wieder. Mal probieren, ob ich stehen kann. Oh. Ja, alles bestens. Es muss ein Einbrecher gewesen sein. Haben Sie denn gar nichts von ihm gesehen? Nein, er hat mich von hinten niedergeschlagen. Ich muss noch mal sehen, ob er noch was in der Kasse gelassen hat. Komisch. Da fehlt nichts. Ja, und Ihr Inventar? Die Apparate? Nein, die sind auch noch alle da. Aber ob ich den Schrank hier offen gelassen habe? Was für ein Schrank? Na ja, meinen Aktenschrank. Da hebe ich alte Negative und Probeabzüge auf. Aber Was sagen Sie dazu? Da fehlt ein ganzer Stoß. Ja, was Bestimmtes? Ja, schwer zu sagen. Hochzeitsfotografien, glaube ich. Hochzeitsfotografien? Ja, aber wer um Himmels Willen interessiert sich für alte Probeabzüge und Negative? Ich möchte Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, Mr. Rees, über den Brand. Ja, ich kann Ihnen so gut wie nichts dazu sagen. Nach der Probe ging ich noch zu Mary, aber wie Sie wissen, war sie aus. Also kam ich hierher zurück. Ich wohne direkt über dem Studio. Von dem Brand habe ich erst heute Morgen erfahren. Mary wusste auch nichts davon. Naja, der Schein spricht zwar gegen sie, das ist mir klar. Und sie ist auch manchmal ein bisschen temperamentvoll, aber dass sie vorsätzlich ein Haus in Brand setzen würde, ausgeschlossen. Das passt ganz und gar nicht zu ihr. Außerdem hat sie mir erzählt, dass... Ja, was denn, Mr. Rees? Ja, als Mary ihre Handtasche im Club holte, dachte sie, sie hätte jemand gehört. Ach, davon hat sie mir ja gar nichts gesagt. Das weiß ich. Sie hatte Angst, das glaubt ihr doch niemand. Klingt ja auch unwahrscheinlich genug. Aber mir hat sie erzählt, sie hätte ganz bestimmt jemand in dem anderen Zimmer herumgehen hören. Weiter nachgeforscht hat sie natürlich nicht. Ja, Sie haben Miss Nolan sehr gern, das ist verständlich, Mr. Rees, aber wer hätte denn sonst Anlass gehabt, das Clublokal in Brand zu setzen? Das weiß ich auch nicht. Genauso wenig, wie ich verstehe, warum man hier einbricht. Das Ganze ist mir völlig rätselhaft. Geben Sie mir doch bitte mal die Taschenlampe, Pat, ja? Was wollen Sie denn jetzt finden, Quentin? Das weiß ich auch noch nicht recht. Aber wenn wirklich jemand hier war, als Mary Nolan ihre Tasche holte, dann würde mich doch interessieren, wie der reingekommen ist. Genau wie Sie, durchs Fenster. Nein, sie sagt doch, die Fensterstange hätte im zweiten Loch gesteckt. Falls jemand vor ihr hier ankam, hätte das Fenster doch vermutlich geschlossen, oder nicht? Schon. Die Tür zum Hauptraum habe ich bereits untersucht. Die war ohne Zweifel verschlossen. Deshalb möchte ich mir jetzt mal das Schloss in dem kleineren Zimmer ansehen. Hey, da ist ja die ganze Tür aus den Angeln. Ja, stimmt, da drüben liegt sie. Erstmal den Schutt wegräumen. Sehen Sie, das Schloss ist aufgebrochen worden. Und deshalb könnte es doch Mary Nolan gewesen sein, oder? Vielleicht ist sie hier rein und zum Fenster wieder raus. Möglich, ja. Aber wenn sie wirklich eine Tür aufgebrochen hat, warum nicht die am anderen Ende? Das Schloss hier ist doch viel stärker. Man hätte sie von der Straße aus sehen können. Nein, ich habe den Eindruck, diese Tür ist aus einem anderen Grunde aufgebrochen worden. Aber aus welchem? Hier im Club war nichts von Wert zu holen. Sprechen Sie heute Abend noch mit Robbie, Quentin? Ja, sobald ich zu Hause bin, rufe ich ihn an. Wie der Brand ausgebrochen ist, das weiß ich jetzt. Und einen Verdächtigen haben wir auch, aber... Ja, da sind noch so viele Fragezeichen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Mary Nolan dieses Schloss aufgebrochen hat. Und dann auch noch der Einbruch bei Rees im Geschäft. Oh, das hat doch bestimmt nichts miteinander zu tun. Na, vielleicht doch. Was machen Sie denn? Wo fahren Sie denn hin? Pat, wir fahren noch mal nach Langley zurück. Ich will zu Mr. Rees. Und wenn er nicht in seinem Atelier ist? Ja, dann... Ich glaube, ich weiß, wo wir ihn aufgabeln können. Ja, Mr. Barnaby, er ist hier. Sie haben Glück gehabt. Wir wollten gerade ausgehen. So. Ja, aber bitte kommen Sie doch rein. Danke. Guten Tag, Mr. Rees. Guten Tag, Sie suchen mich, Mr. Barnaby? Ja, Mr. Rees, aber Sie brauchen kein so ängstliches Gesicht zu machen. Diese Negative, die man Ihnen gestohlen hat, das waren hauptsächlich Hochzeitsbilder, sagten Sie? Ja. Wo haben Sie die aufgenommen? Wissen Sie das noch? Och, überall. Manche in meinem Atelier, manche auf der Treppe zur Kirche. Ja, das haben die Leute immer am liebsten. Haben Sie auch im Club fotografiert? Ja, gelegentlich schon, bei schlechtem Wetter. Mhm. Ja, als Ellen heiratete. Da hast du im Club fotografiert. Mhm. Waren Sie mit auf diesen Fotografien, Miss Nolan? Oh, auf eine oder zwei bestimmt. Haben Sie so eine hier? Ja, die müsste ich noch haben. Ach, dürfte ich die bitte mal sehen? Das wäre womöglich sehr wichtig. Können eigentlich nur hier in der Schublade sein. Ah, da liegen alle durcheinander. Serienaufnahme, Sommerausflug. Ich nehme mir immer vor, sie mal in ein Album zu kleben. Vielleicht komme ich eines Tages noch dazu. Ja, da ist eine von der Hochzeit. Darf ich die mal sehen? Ja. Danke. Hier ist noch eine. Mhm. Das Brautpaar. Und da, das ist die Braut allein. Aha. Die Blumen da hinten habe ich arrangiert. Gar nicht schlecht, die Aufnahme. Was, Mr. Barnaby? Nein, Mr. Rees. Die könnten gar nicht besser sein. Lang hält die Lampe nicht mehr, Quentin. Ja. Nur noch eine Schaufel, dann haben wir es geschafft. Bricht Ihnen nicht bald der Rücken? Na, nur so kann man Asche genau durchsuchen, Pep. Das ist die reinste Archäologenarbeit. So. Das wär's. Wenn ich nur wüsste, was Sie eigentlich suchen. Sie haben doch die Fotografien auch gesehen, Pat. Ist Ihnen da gar nichts aufgefallen? Hm. Ich erinnere mich an das Hochzeitskleid der Braut. Handgeklöppelte Spitzen. Ja, typisch Frau. Ich meine aber gar nicht die Braut, meine süße Pat, sondern das, was direkt hinter ihr stand. Der Bräutigam. Nein, auch nicht den Bräutigam. Hm. Dann gebe ich's auf. Ja, das hätte ich um mein Haar auch getan. Es war auch mehr Glück als Verstand. Wieso? Abwarten und Tee trinken. Erst muss ich mal ein paar Fragen stellen. Tun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an. Nein, was ich wissen möchte, ist etwas ganz Spezielles. Und während ich mich damit beschäftige, würde ich Sie bitten, Robbie anzurufen. Guten Abend, Mr. Travers. Mr. Barnaby, falls Sie Mrs. Metcalf suchen, die habe ich schon nach Hause gebracht. Nein, Mr. Travers, ich wollte nicht mit Mrs. Metcalf sprechen, sondern mit Ihnen. Ach, aber Sie halten mich doch nicht lange auf. Ich will nämlich gerade nach London fahren. Das dachte ich mir, ja. Das hier ist doch Ihr Lieferwagen, nicht wahr? Ja, ich besuche noch einen Kunden. Sie meinen einen Käufer, oder? Käufer? Na ja, wenn man was zu verkaufen hat, manchmal. Tut mir leid. Was? Was tut Ihnen leid? Dass Sie den Freizeitclub angezündet haben oder dass Sie die Schuld auf ein unschuldiges Mädchen abwälzen wollten? Ich muss schon bitten, was soll denn das? Entschuldigen Sie. Ich will Sie nicht lange auf die Folter spannen. Gestern Abend zeigte Mrs. Metcalf Ihnen doch das Clublokal, nicht wahr? In der Hoffnung, eine Spende aus Ihnen herauszulocken. Ja. Eben. Und was Sie bei Ihrem Besuch dort entdeckten, das hat Ihnen vermutlich geradezu den Atem verschlagen. In dem kleineren Raum stand eine alte Kommode. Nichts Besonderes in den Augen eines Laien, aber für Sie war es der Traum jedes Antiquitätenhändlers. Ich hätte viel dafür gegeben, Ihr Gesicht in dem Augenblick zu sehen. Eine echte Heppelwhite-Kommode. Nur mit abscheulichem Lack überzogen. Aber Sie erkannten den Stil und die Herstellungszeit auf den ersten Blick. Ein Sachverständiger, den ich vorhin angerufen habe, der schätzt den Wert auf etwa 7.000 bis 8.000 Pfund. Ich muss schon sagen, Barnaby, Sie haben wirklich eine blühende Fantasie. Ich bin überzeugt. Sie kamen später am Abend noch einmal zurück, brachen in das Lokal ein und schafften die Kommode mit Hilfe eines kleinen Karrens in Ihren Lieferwagen. Den Zusammenstoß mit Miss Nolan hatten Sie bereits miterlebt und als Sie dann zurückkamen, um Ihre Tasche zu holen, da sahen Sie eine Möglichkeit, den Diebstahl zu vertuschen und jeden Argwohn abzulenken. Als ich dann zugezogen wurde und meine Nachforschungen anstellte, fiel Ihnen ein, dass die Kommode unter Umständen auf einigen Hochzeitsaufnahmen zu sehen ist. Und aus diesem Grund unternahmen Sie einen kleinen Einbruch in das Fotoatelier von Mr. Rees. Alles hochinteressant. Aber wie wollen Sie das beweisen? Das wird Ihnen gar nicht so leicht fallen. Ach, ich glaube doch. Ich habe nämlich eine der Aufnahmen hier. Bitte. Dass es sich um eine Heppelwhite-Kommode handelt, das werden Sie kaum bestreiten. Heppelwhite-Kommode? Da muss sie ja mit verbrannt sein, das wäre aber wirklich traurig. Ja, und was ist aus den Messingbeschlägen geworden? Wie, bitte? Auf dem Foto hier sind 8 Messinggriffe zu sehen, nicht? Und obwohl ich die Asche durchgesiebt habe, ist nicht ein einziger zum Vorschein gekommen. Die Kommode ist also bereits vor dem Brand entfernt worden. Ich kann mich natürlich auch täuschen, aber wenn Sie mich fragen, befindet sie sich im Fond Ihres Lieferwagens. Wie wär's, wenn wir mal nachsehen würden? Jetzt hören Sie mal, Barnaby. Wunderschön verpackt. Ist eigentlich unnötig, die ganze Verpackung loszumachen, oder? Hören Sie mal, Barnaby, Sie haben vorhin eine Summe erwähnt. Ich persönlich glaube, sie bringt doppelt so viel. Und da ich kein habgieriger Mensch bin... Nein, habgierig sind Sie nicht, aber sehr töricht. Tun Sie nicht so. 7.000 oder 8.000 Pfund kämen Ihnen bestimmt auch sehr gelegen. Da haben Sie allerdings sehr recht. Aber leider bin ich nicht der Typ, der so leicht zu Geld kommt. Sie könnten es ja mal bei einem Inspektor versuchen. Bei welchem Inspektor? Hackett. Inspektor Hackett von Scotland Yard. Und da kommt er auch schon. Sehen Sie, der Wagen, der gerade da die Auffahrt hochkommt. Sie hörten Feuriges Temperament, ein Kriminalhörspiel von Philipp Levin. Die Personen und ihre Sprecher waren Quentin Barnaby, Siegfried Lowitz, Pratt, Ursula Langrock. Inspektor Hackett, Heinz Schimmelpfennig. Mary Nolan, Uli Philipp. Arthur Rees, Fritz Wepper. Mrs. Metcalf, Roma Bahn. Mr. Travers, Max Noack. Mr. Pollard, Siegfried Nürnberger. Mrs. Pollard, Erna Grossmann. Musik, Fred Sporer. Ton und Schnitt, Ludwig Groß und Liane Meiser. Regie, Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk. Auftrag für Quentin Barnaby von Philipp Levin. Heute Feuer auf der M1. Deine Frühstücksdose. Auf der Anrichte, Liebling. Sieht gut aus. Müsste reichen, um eine ganze Armee zu ernähren. Ja, mit leerem Magen kannst du keinen schweren Tanker fahren. Für die Hinfahrt Rostbeef und für den Rückweg Schinken und Tomaten. Prima. Ich habe auch noch ein paar Biskuits und zwei Äpfel dazu getan. So. Aber Liebling, ich bin in 12 Stunden wieder zurück. Psst, ich habe doch gerade die Kleinen ins Bett gebracht. Willst du auch noch eine Thermosflasche mitnehmen? Nein, ich werde mir einen Kaffee in der Raststätte genehmigen. Die sind ja die ganze Nacht geöffnet. Wo ist meine Jacke? Ach, du gehst schon? Ist doch erst 5 vor. Ja, ich weiß. Aber der alte Rogers will mich in seinem Büro sprechen. Ach so? Weshalb? Och, bloß ein paar Schwierigkeiten im Betrieb. Schwierigkeiten? Was für Schwierigkeiten? Ach. Na, sag schon. Wegen Rauchen an der Laderampe. Man hat mich gemeldet. Bill. Ja. Verdammt blöde von mir mit all dem Zeug drumherum. Ich war gerade zurück von Hall, wartete auf die Löschung der Ladung. Eine höllische Fahrt. Ich brauchte einfach eine Zigarette. Aber Bill! Ja, ich weiß. Es gibt keine Entschuldigung. Hab einfach nicht nachgedacht. Wollen Sie dich jetzt rausschmeißen? Vielleicht. Aber jetzt ist es endgültig soweit. Ich geb's auf, das Rauchen. Ich habe meine letzte Zigarette geraucht. Hier. Wenn du willst, kannst du die restlichen haben. Und hier hast du auch mein Feuerzeug. Und von dem, was ich daran spare, kannst du dir eine Waschmaschine kaufen. Darüber reden wir lieber, wenn du bei Rogers gewesen bist. Woran haben Sie bloß gedacht, Taylor? Es stehen doch überall auf unserem Gelände Schilder rum. Rauchen verboten. Sie können doch lesen, oder? Es tut mir sehr leid, Mr. Rogers. Schön und gut, es tut Ihnen leid. Aber Sie kennen doch das Zeug, mit dem wir hier umgehen. Styrol. Es ist gefährlicher als Benzin. Ein Funke genügt und der ganze Bau steht in Flammen. Ich weiß, Sir, aber... Natürlich sind wir versichert, aber nicht gegen 100%ige Idiotie. Ich bedauere mein Handeln sehr. Es wird nicht wieder vorkommen, Sir. Sir? Wirklich, Taylor? Bestimmt nicht. Wenn Sie nicht verheiratet wären und Familie hätten, ich würde Sie rausschmeißen. Wenn das wieder vorkommt, dann brauchen Sie erst gar nicht in mein Büro zu kommen. Ich verspreche Ihnen, es kommt nicht wieder vor, Sir. Was fahren Sie heute Abend? 5000 Gallonen Styrol, die Melfort-Strecke. M1 über Birmingham, nicht wahr? Ja, Sir. Wo ich schon mal hier bin. Hä? Dieser Tankwagen. Was ist denn schon wieder mit denen? Nichts Besonderes, es ist nur das Alter. Es ist andauernd irgendwas kaputt. Na, solange er sie noch dahin bringt, wo sie hin müssen. Wann fahren Sie los? Sobald der Tankwagen gefüllt ist, müsste so gegen 8.30 Uhr sein. Kaffee. Macht einen Schilling, Sir. Danke. Hallo, Mac, wie geht's? Ja, Bill. Ich dachte schon, du hättest den Job gewechselt. Nein, ich fahre immer noch Tankwagen. Die wechseln nur andauernd die Arbeitsschicht. Du, ist das riesige Monstrum da draußen deiner, der da an dem Zaun? Ja, wird Zeit, dass sie ihn abschieben, den alten Schlitten. Na, wie geht's denn deiner Frau, den Kindern? Gut. Was soll's denn sein? Tasse Kaffee und eine Packung Zigaretten. Ja. Bitte. Danke, Mick. Na, kommst du wieder vorbei auf der Rückfahrt? Ja, ich glaube schon. Ach, fein. Diese M1 ist eine fantastische Straße, nicht, Jim? Mhm. Nur kostet die eine Kleinigkeit, Lies, weißt du? Millionen. Das ist es wert. Ja, ja. Nur sollte man diese riesigen Lastwagen nicht drauflassen. Ich bin heilfroh, dass der für uns gerade abbiegt. Hätte sie ihn doch überholen können. Na, du machst wohl Witze. Mit dieser alten Karre einen Tankwagen überholen? Nee, nee, das ist mir zu gefährlich. Da halte ich lieber Abstand. Komm schon, gib Gas. Das tue ich ja. Schneller geht's nicht. Das wird dir noch leid tun. Was? Dieser Tankwagen ist wieder hinter uns. Oh, verflucht, der will überholen. Na los, Kamerad, komm schon. Warum hast du ihn überholen lassen? Hab's dir doch gesagt. Ich halte meinen Abstand. Ach, immer aber nicht, oder? Ach, komm schon, überhol ihn. Es ist zu spät, ich schaffe es nicht, er ist zu weit voraus. Ich wünschte, ich könnte fahren. Du würdest erst gar nicht die Prüfung bestehen. Nein? Nein. 5 Minuten mit einem der Prüfer allein und ich würde alles bestehen. Und ob ich das glaube? Na, Gott sei Dank. Der Tanker biegt wieder ab. Na, siehste. Vorsicht! Mein Gott, was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung? Was ist los? Was ist denn passiert? Bist beruhig dich, bitte beruhig dich. Der Tanker. Der Tanker ist in die Luft geflogen. Wo haben Sie denn Ihr Brotmesser? Hm? Brotmesser! Na, in der Schublade. Ja, doch, in der Schublade. Irgendeiner. Welcher denn? Hier gibt's ein halbes Dutzend davon. Ja, es muss doch irgendwo sein. Na, als meine Sekretärin müssten Sie sich langsam auskennen. In Ihrer Küche? Wie reizend. Sie haben mich zu einem Sandwich eingeladen, erinnern Sie sich. Hier! Bitte, ich hab's. Bravo. Na also, sehen Sie, richtig gucken muss man eben, nicht? Was ist denn so komisch? Ist es wieder das falsche Messer? Nein, aber dieses Brot ist schon in Scheiben geschnitten. Gehen Sie ran, Pitt. Hallo. Ja, hallo, hallo. Ist doch die Wohnung von diesem Feuerdetektiv, von Mr. Quentin Barnaby? Ja, Mr. Barnaby ist ein Feuerdetektiv. Wer sind Sie, seine Frau? Nein, seine Sekretärin. Wie ist bitte Ihr Name? Rogers von Dryden Chemikalien. Wir möchten ihn für uns verpflichten. Ist es dringend? Wenn es das nicht wäre, würde ich ihn kaum in seiner Wohnung anrufen. Bitte bleiben Sie am Apparat. Wer ist denn das zum Teufel? Mr. Rogers. Rogers? Hm? Dryden Chemikalien? Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir das Brot umsonst ausgepackt haben. Ja, Mr. Rogers? Barnaby am Apparat. Mr. Barnaby? Ja? Einer unserer Tanker ist auf der M1 in die Luft geflogen. Ach du lieber Gott. Was hat er geladen? Styrol. Styrol? Es wird für Kunststoff und Kunstfaser verwendet. Ach ja, dieses aromatische Zeug. Ja. Die Polizei hat mich benachrichtigt. Es herrscht völliges Chaos dort oben. Im Augenblick weiß ich nichts Näheres. Nur, dass es auf einem Parkplatz 3 Meilen vom Ende der Autobahn entfernt geschehen ist. Ja. Gibt's Zeugen? Ich glaube schon. Aber genaueres kann ich Ihnen nicht sagen. Na, ich fahre sofort ab. Wo kann ich Sie erreichen? Ich bin im Büro, in Surrey. Die Nummer ist Beckley 07013. Da vorne sind Blinklichter, Pat, das muss es sein. Diese Absperrung, die wir passiert haben, ist das, weil die Autobahn beschädigt ist? Nicht unbedingt. Ich glaube, die leiten nur den Verkehr um, damit die Wrackteile ungestört untersucht werden können. Sehen Sie sich mal diese Rauchwolke an. Die muss ja Kilometer hoch sein. Das Feuer ist gelöscht. Das ist wenigstens etwas. Ich parke den Wagen da hinter der Maschine. Kommen Sie raus, Pat. Ja. Ich könnte eine Gasmaske gebrauchen. Sie sind Mr. Barnaby, nicht wahr? Ja. Feuerwehrhauptmann Penley. Wir haben gehört, dass Sie kommen, Sir. Das ist Miss Crane. Guten Tag. Guten Tag. Ist eigentlich nicht der richtige Platz für eine Frau. Ist ziemlich grausam. Ich fürchte, der Fahrer ist... Also um die Wahrheit zu sagen, es gibt da nicht viel zu identifizieren. In meinem Beruf bin ich daran gewöhnt, Mr. Penley. Also der Fahrer, sagen Sie. Ja, Sir. Hier war die Hölle los, als wir ankamen. Das Feuer war nicht unter Kontrolle zu bringen. Ist mehr oder weniger alles von selber niedergebrannt. Die Wrackteile liegen im weiten Umkreis verstreut. Ist die Fahrbahn beschädigt? Na, nicht allzu sehr, nichts Ernstes. Glücklicherweise stand der Tanker auf dem Parkplatz. Sobald wir die Trümmer weggeräumt haben, kann der Verkehr wieder normal fließen. Wer hat Sie verständigt? Ein Funkwagen der RAC. Die machen ja regelmäßig Streifendienst auf der M1. Und war die Funkwagenbesatzung Zeuge? Nein, das war ein junges Paar, das sich auf der Fahrt nach Liverpool befand. Sind die noch hier? Ja, die sind ziemlich mitgenommen, aber froh, dass ihnen nicht mehr passiert ist. Hätte nicht viel gefehlt. Sind drüben, Sir, in dem kleinen Aufenthaltsraum. Ich bring sie rüber. Ja. Gut. Gehen Sie nur, Quentin. Ja. Ich bleib hier. Sollen wir noch lange hier warten, Herr Wachtmeister? Dieser Herr will Sie einiges fragen. Sie waren also Zeuge der Explosion, nehme ich an, Sir. Ja, ja, das kann man wohl sagen. Also, es gab einen ungeheuren Knall. So. Ja, und dann war plötzlich ein Blitz und überall schossen gelbe Flammen in die Höhe. Und der Rauch. Ja, ja. Sie hätten den Rauch sehen sollen, wie diese pilzförmigen Rauchwolken. Die Windschutzscheibe wurde eingedrückt. Meine Verlobte hier, die hat sich die ganze Hand zerschnitten. Ein Glück, dass ich nicht für mein ganzes Leben entstellt worden bin. Ja, ich konnte es kaum glauben. Der Tanker hat uns nämlich erst vor ein paar Sekunden überholt. Ja? Also Sie wurden überholt? Ja, ja. Anfangs waren wir kurz hinter ihm, nicht? Mhm. Und dann bog er in die A45 ein. Aber 5 Minuten später war er wieder hinter uns. Ich habe ihn dann überholen lassen. Zum Glück, kann ich nur sagen. Was geschah nach der Explosion? Ich bin aus dem Wagen geklettert. Es bestand leider überhaupt keine Möglichkeit, zu dem Fahrer vom Tanker zu gelangen. Das Feuer überall und der Rauch. Und, ein paar Sekunden später kam dann der Funkwagen, nicht? Als der Tanker Sie überholte, haben Sie da irgendetwas Besonderes bemerkt? Rauch oder Funken oder irgend sowas? Nein. Das heißt, ich erinnere mich an einen eigenartig süßlichen Geruch. Ja? Mhm. Ein Geruch, das müsste das Styrol sein. Nein, das würde ich nicht sagen süßlich, das würde ich nicht sagen, eher wie Gummi. Naja, komm, Liz, du kannst ja nicht mehr Butter von Margarine unterscheiden. Also haben Sie keine Sorge um Ihr Auto, der Streifenwagen wird sich drum kümmern und Ihren Transport arrangieren. Ja, das ist ja nett. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir. Komm, Liz. Wollen Sie die Wrackteile noch heute Nacht untersuchen, Sir? Ich werde mich mal kurz umsehen. In diesem Licht kann ich nicht viel unternehmen. Ich möchte, dass das Gebiet abgesperrt wird. Es darf nichts berührt werden. Ja. Morgen früh werde ich dann eine gründliche Untersuchung vornehmen. Mr. Penley, Sie können die Trümmer von der Fahrbahn schaffen lassen. Aber halten Sie alles auf dem Parkplatz zusammen. In Ordnung, Mr. Barnaby. Auf dem Acker dort liegt ziemlich viel verstreut, Quentin. Ja, ich habe das meiste davon untersucht. Ja, was meinen Sie? War es ein Funke? Statische Elektrizität? Nein. Der Tanker war gut isoliert. Nicht leitende Reifen und das Auspuffrohr war eine Spezialanfertigung. Das Fahrzeug war zwar alles andere als neu, aber doch sicher. Also großes Rätsel. Das würde ich nicht sagen. Wenn es kein mechanischer Fehler ist, dann ist es meistens menschliches Versagen. Wieso menschliches Versagen? Kommen Sie mal her hier, Patty. Ich möchte Ihnen was zeigen. Sehen Sie hier unten? Das hier. Das ist ein Teil der Fahrerkabine. Ja. Dieses Armaturenbrett, herausgesprengt durch die Explosion. Und da in der Schlafecke, da ist eine Butterbrotdose. Sehen Sie? Wie Sie sehen, ist sie geschlossen, aber leer. Ja. Nur ein paar Krümel, aber noch frisch. Ja. Das scheint also darauf hinzudeuten, dass der Fahrer gerade eine kurze Essenspause beendet hat. Und dann fand ich hinter der Dose dies hier. Fast eine ganze Zigarette. Es sieht so aus, als hätte er für eine Zigarettenlänge angehalten. Und das war die Ursache? Tja. Wenn eine starke Konzentration von Gasen in der Kabine geherrscht hat, dann war das die Ursache. Aber natürlich ist man bei solchem Feuer weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Aber diese Zigarette könnte die Antwort sein. Also, ich habe Ihren Bericht gelesen, Barnaby. Das Vorhandensein der Zigarette macht es doch beweiskräftig. Ich weiß nicht, ob ich das Wort beweiskräftig benutzen würde, Mr. Rogers. Es ist vielleicht ein Hinweis. Die Sicherheitsbestimmungen waren ausreichend, aber über den Wagen selber bin ich nicht besonders begeistert. Also gut, diese Zigarette ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Aber es gibt da das eine oder das andere, was Sie vielleicht wissen sollten. Der Mann ist tot, das ist sehr bedauerlich. Und bitte glauben Sie nicht, dass ich für diese Geschichte nicht tiefes Mitgefühl empfinde. Aber Taylor hielt den Rekord in Fahrlässigkeit. Erst gestern Abend musste ich ihm hier in diesem Büro einen Verweis erteilen. Aus welchem Grund? Weil er an der Laderampe geraucht hatte. Ah, ich verstehe. Zweitens liegt es auf der Hand, dass er gestern Abend nicht bei der Sache war. Warum in aller Welt ist er an der A45 abgebogen? Tja, das hat mich auch stutzig gemacht. Es sei denn, dass der Zeuge sich geirrt hat. Aber Taylor hat auf dem Parkplatz gehalten. Und der Grund liegt auf der Hand, um zu rauchen. Ja, es sieht ganz so aus. Ja, diese Geschichte ist aus mehreren Gründen bedauerlich. Sie wissen, dass er eine Frau hinterlässt. Nein, das wusste ich nicht. Ja, und zwei Kinder. Und ich fürchte, Sie kriegen keinen Pfennig. Oh, aber Sie sind doch versichert. Nicht für derartige Unfälle. Es bestehen da sehr genaue Richtlinien. Sie zahlen keinen Pfennig bei Nichtachtung der Betriebsvorschriften. Ich kenne die Versicherungsgesellschaften. Sie sind verpflichtet, streng vorzugehen. Glauben Sie mir, Mrs. Taylor, tut mir sehr leid, aber wie die Dinge liegen, sehe ich gar keine Möglichkeit. Bitte, Mrs. Taylor, setzen Sie sich. Danke. Ich weiß, ich hätte nicht herkommen sollen. Aber ich bitte Sie. Es tut mir leid, das mit Ihrem Mann. Mein herzliches Beileid. Ja. Ja, den Leuten von der Dryden Company tut es auch allen sehr leid. Wir sind sehr freundlich, sehr sympathisch. Nur, dass es mir und meinen Kindern nicht besonders hilft, nicht wahr? Aber Sie bekommen doch sicher etwas Unterstützung. Ach, ich will keine Almosen. Mein Mann hat jahrelang für diese Firma gearbeitet. Ich habe Anspruch auf die Versicherung. Tja, aber sehen Sie, Mrs. Taylor, naja, ich habe schon alles von Mr. Rogers erfahren über Ihren Bericht. Ja, es tut mir leid. Ja, vermutlich denken Sie an Ihren Auftrag. Wie bitte? Na, Sie arbeiten doch für diese Leute. Ja, ja, ich bin von Ihnen zugezogen worden. Glauben Sie, dass die Ihnen dankbar sind, wenn Sie sagen, es war Ihr eigener Fehler? Wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich es gesagt. Aber betrachtet man das Beweismaterial... Diese Zigarette? Die hätte doch schon tagelang in der Fahrerkabine liegen können. Ich fürchte, nein. Die Tankwagen werden regelmäßig inspiziert. Der Tanker, mit dem Ihr Mann das Werksgelände verließ, war am selben Tag gereinigt worden. Ich glaube das einfach nicht. Er hatte mir doch versprochen, das Rauchen aufzugeben. Er hat sogar seine Zigaretten zu Hause gelassen und das Feuerzeug. Er könnte ein neues Päckchen gekauft haben. Aber wo sind dann die restlichen Zigaretten? Haben Sie sie gefunden? Nein, aber sie könnten in dem Feuer vernichtet worden sein. Ja. An allem wird ihm die Schuld zugeschoben. Sie kümmert es ja auch nicht, was aus mir wird, nicht wahr? Wozu bin ich überhaupt hergekommen? Ein Moment, Mrs. Taylor. Sagen Sie mir, welche Marke rauchte Ihr Mann? Fairfolds mit Filter. Tja, das ist die Marke, die ich gefunden habe. Aber ich sage Ihnen doch, er wollte das Rauchen aufgeben. Das sagt man sehr leicht. Aber verstehen Sie doch, die Geschäfte hatten an dem Tag nur halbtags geöffnet. Und er hat das Werksgelände erst um 8.30 Uhr verlassen. Wo hätte er denn die Zigaretten kaufen sollen? An einer Raststätte auf der Autobahn. Haben Sie das nachgeprüft? Das ist kaum meine Aufgabe, aber... Wenn Ihnen so viel daran liegt, werde ich es tun. Nein, Fred, es sind keine Wurstpasteten mehr da. Tut mir leid. Ah, und Tag, Sir. Was darf es sein? Madam, ich untersuche diese Explosion, diese Tankwagengeschichte. Ich nehme an, Sie haben davon gehört. Ja. Wer hat das nicht? Man spricht nur noch darüber. Ja, ja. Ist furchtbar. Hm. Ich kannte Bill schon seit Jahren. Das war so ein netter Kerl. Ja. Ich komme nicht drüber weg. Eine Stunde, bevor es passiert ist, war er noch hier. Zum Essen? Nein, nur auf dem Kaffee. Ist das alles, was er bestellt hat? Soweit ich mich erinnere. Na, Moment. Er ließ sich noch ein Päckchen Zigaretten geben. Sind Sie sicher? Ja. Er hat ein Päckchen Zigaretten gekauft? Ja. Er rauchte schon ewig dieselbe Marke. Fairfolds. Mit Filter. Es war sehr nett von Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Mr. Barnaby. Sie haben mir nichts zu danken, Mrs. Taylor. Ich wollte sicher sein. Naja, wenn Sie sagt, dass er die Zigaretten gekauft hat, dann Da kann man nichts machen. Es ist ja nicht bloß die Zigarette. Es ist eine Folge von Ereignissen. Nachdem er die Raststätte verlassen hatte, aß er seine Brote. Ich fand seine leere Frühstücksdose. Leer? Ja. Ach, der Inhalt war wohl verbrannt. Nein, nein, die Dose war geschlossen und bis auf ein paar Krümel war sie leer. Das ist merkwürdig. Und nachdem er gegessen hatte, entschied er sich für eine Zigarettenpause und fuhr auf den Parkplatz. Nein, nein, Sie verstehen mich nicht. Ich hatte ihm so viel zu essen mitgegeben, dass es für beide Fahrten reichte. Für hin und zurück. Ach, wirklich? Ja, einen ganzen Stapel von Broten. Und Obst und Biskuits. Das verstehe ich nicht. Das hat er doch nicht alles essen können. Tee, Mr. Barnaby. Besten Dank, Madam. Ja, das ist der Zucker. Oh, danke schön. Also, wenn Sie wollen, kann ich jetzt mit Ihnen reden. Ja, es wird nicht lange dauern, Madam. Als Bill Taylor zuletzt hier war, hat er eine Frühstücksdose bei sich? Nein, das dulde ich nicht, dass Sie Ihr Essen mit ins Lokal bringen. Ist doch klar, oder? Sonst hätte ich doch keinen Umsatz. Ja, ja, ja, klar. War er allein? Entschuldigen Sie, ich muss da drüben eben bedienen. Ich bin sofort zurück. Quentin, warum haben Sie gefragt, ob er alleine war? Na, es besteht immerhin die Möglichkeit, dass er jemanden mitgenommen hat, nicht? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Wir wissen, dass er das Werkgelände um 8.30 Uhr verlassen hat. Es ist also zweifelhaft, dass er vor 10 etwas gegessen hat. Hm. 9:55 ist er ja aufgebrochen. Wenn also seine Dose leer gewesen ist, dann muss er sie mit irgendjemand geteilt haben, nachdem er dieses Lokal verlassen hat. Entschuldigen Sie bitte, ja, natürlich. Sie wissen. Ja, also Madam, ob Bill Taylor gestern Abend allein war, ob er jemand mitgenommen hat. Ja, warten Sie mal, ich muss mal überlegen. Also, Harold war so um die Mittagszeit hier. Das hilft Ihnen nicht viel weiter. Und am Abend, also am Abend, glaube ich, da war Williams hier. Mhm. Wissen Sie, wo der wohnt? Ich glaube, in Daventry. Daventry, Daventry, das liegt da. Ah, seien Sie unbesorgt, Sie brauchen nicht weit zu gehen. Da wieso? Sitzt er ja an einem Ecktisch, in einem Duffelcoat. Was? Das ist aber wirklich ein Zufall, was? Ich werde gleich mal rübergehen. Warten Sie bitte hier, Pat, ja? Ja, ja. Dauert nicht lange. Komm gleich wieder. Entschuldigen Sie, Mr. Williams? Ja, das bin ich. Mein Name ist Barnaby. Ich untersuche diese Tankwagenexplosion. Oh, Bill Taylor. Haben Sie ihn gekannt? Ja, einige Jahre jetzt. Ich habe ihn übrigens hier kennengelernt. Hat er Sie gestern Abend mitgenommen? Mich mitgenommen? Ja, auf Ihrem Heimweg nach Daventry. Nein, bei mir ist es spät geworden. Ich bin in der Stadt geblieben. Ah, ich verstehe. Möchten Sie eine Zigarette? Nein, danke, nicht für mich. Ich wünschte, ich könnte das Rauchen aufgeben. Vor ein paar Wochen habe ich noch zu Bill gesagt, dass es mich ein Vermögen kostet. Ich muss es aufgeben. Er hat es ja geschafft, aber ich habe keine Willensstärke. Also, Mr. Williams, ich will Sie nicht länger aufhalten. Entschuldigen Sie bitte. Aber das macht gar nichts. Haben Sie mit Williams gesprochen? Ja, das habe ich. Ist schon komisch, wie sich die Dinge so entwickeln. Ich hatte vor, mit Bill Taylor das nächste Mal ein Hühnchen zu rupfen. Ach ja? Weshalb? Mhm. Wegen dieses Zeugs da auf dem Parkplatz. Welches Zeugs? Das klebrige Zeugs von seinem Tanker. Was meinen Sie wohl, was das für Arbeit macht, das wegzukriegen? Wo ist denn die Stelle genau? Da drüben, neben einem Zaun. Sie können es gar nicht verfehlen. Hier drüben, Pat. Danach habe ich gesucht. Dieser weiße Fleck hier. Sieht aus wie Gummi. Ja, das ist ziemlich klebrig. Es passiert mit Styrol, wenn es im Tageslicht ausgesetzt ist. Es verhärtet sich. Es stammt von dem Tankwagen, nicht wahr? Na ja, der war leck, da gibt's keinen Zweifel. Riechen Sie's? Mhm. Süß. Süß, ja. Ist auf jeden Fall Styrol. Das kann sich doch aber nicht von selber entzündet haben. Taylor könnte trotz allem dafür verantwortlich sein. Ja, aber wenn der Wagen hier entlang geparkt war, dann muss das Leck in der Nähe der Hinterreifen gewesen sein. Das ist vielleicht die Lösung des Rätsels. Kommen Sie, Pat, wir fahren noch mal zum Parkplatz. Hier, Quentin, hier liegt noch eine Radfelge. Prima. Wie viel müssten es denn im Ganzen sein? Also, 2 Satz Doppelreifen und ein paar Ersatzreifen, das macht zusammen 10. Wie viel haben wir bis jetzt? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, das genügt. Ja, aber es müssen doch noch 2 da sein. Also gut, gehen wir rüber auf das Feld. Vielleicht sind Sie einige hundert Meter weit geflogen. Suchen Sie auf der rechten Seite, ich sehe hier drüben nach. Quentin! Ja? Quentin, hier ist eine! Ja, hier auch, aber die ist in Ordnung. Die scheint auch in Ordnung zu sein. Lassen Sie mich mal sehen. Weder kaputt noch verzogen. Ach, Pat, Sie sind ein Schatz. Das hier habe ich gesucht. Und Sie haben es gefunden. Sie erinnern sich sicher noch an mich, Mr. Williams. Sie sind der aus dem Lokal. Ja, es tut mir leid, dass ich Sie auf diese Weise belästige, aber es ist sehr wichtig. Bitte, kommen Sie doch rein. Ja, danke. Hier entlang. Danke, nach Ihnen, nach Ihnen. Bitte, nehmen Sie Platz. Dankeschön, Mr. Williams. Was kann ich für Sie tun? Zunächst einmal möchte ich die Wahrheit über gestern Abend wissen. Aber ich sagte Ihnen doch... Sie haben mich angelogen, Mr. Williams. Weiß nicht weshalb, aber ich bin ganz sicher. Hören Sie, ich... Leugnen ist zwecklos. Sie erwähnten, Bill Taylor hätte das Rauchen aufgegeben. Ja, aber das stimmt. Aber wenn Sie ihn gestern Abend gar nicht gesehen haben, wie können Sie denn das wissen? Seine Frau sagte mir, dass er erst gestern Nachmittag diesen Entschluss gefasst hat. Zweitens fuhr er bei der A45 ab. Das ist die Straße nach Daventry. Es liegt doch auf der Hand, dass er Sie mitgenommen hat, Mr. Williams. Sie sind sich nicht klar darüber, dass Ihr Leugnen Mrs. Taylor die Versicherung kostet. Ja, aber ich sehe nicht ein, wieso. Er war bester Dinge, als ich ihn verließ. Also, Sie waren in dem Tankwagen? Ja. Naja, warum haben Sie denn dann erst gelogen? Naja, am Anfang wusste ich ja nicht, wie wichtig das war. Und dann... Sehen Sie, ich arbeite für eine Autofirma. Wenn ich nun sehr spät noch unterwegs bin, dann bekomme ich Spesen für ein Hotelzimmer. Für die Übernachtung in der Stadt, wissen Sie? Ja, ja. Das macht 2 Pfund. Naja, also die Wahrheit ist, dass ich selten in der Stadt bleibe. Ich sehe zu, dass mich irgendjemand mitnimmt. Aber ich muss ja die Kassenbelege unterzeichnen, nicht? Und wenn ich ehrlich sein soll, dann ist das ja von Betrug nicht weit entfernt, oder? Als Sie mich nun ausfragen, da dachte ich, es würde rauskommen. Also immer mit der Ruhe, Mr. Williams. Ihre Firma wird nichts von mir erfahren. Aber als Gegenleistung wünsche ich die ganze Geschichte. Und zwar von dem Punkt an, als Sie Bill Taylor trafen. Und dann möchte ich, dass Sie mit mir nach Beckley fahren. Nehmen Sie doch Platz, Mr. Williams. Danke. Bitte, Mr. Burnaby. Also, Mr. Williams, wiederholen Sie die ganze Geschichte bitte noch einmal für Mr. Rogers. Tja, also, wie ich schon sagte, ich traf Bill Taylor in dem Lokal. Er wollte sich einen Kaffee holen und da bat ich ihn, mir eine Schachtel Zigaretten mitzubringen. Rauchen Sie dieselbe Sorte? Ja, Fairforce. Sehen Sie? Als ich nun hörte, dass er nach Melfort fahren wollte, bat ich ihn, mich mitzunehmen. Als ich in den Tankwagen stieg, hatte ich eine Zigarette in der Hand. Der hat mich vielleicht zusammengestaucht wegen des Zeugs, das da im Tank war. Styrol. Na also, ich machte die Zigarette aus. Es gab keinen Aschenbecher, also warf ich sie einfach in der Kabine auf den Boden. Sie war doch aus, aber oder? Ja. Nach ein paar Meilen wurde Bill hungrig und wir teilten uns seine Brote. Als wir an die Ausfahrt zur A45 kamen, bog er ab. Es ist ja verboten, auf der Autobahn zu halten. Dann setzte er mich ab, überquerte die Brücke und fuhr wieder auf die M1. Das ist alles. Nun nicht ganz. Wenn Sie nichts dagegen haben, Mr. Rogers, fahre ich fort. Bitte. An der Raststätte fand ich Spuren von Styrol. Ich habe eine Probe davon mitgebracht. Der Tankwagen hatte ein Leck. Nun, Sie wissen, wie das mit alten Wagen ist. Wenn erstmal was nicht in Ordnung ist, dann ist ja kein Ende abzusehen. Ich glaube, als Taylor Mr. Williams absetzte, bemerkte er, dass einer der Hinterreifen nicht in Ordnung war. Und deshalb hielt er auch auf dem Parkplatz. Jetzt stellen Sie Vermutungen an. Nein, nein, Mr. Rogers. Das Mädchen in dem Personenwagen sagte, dass sie Gummi gerochen hat. Und damit hatte sie womöglich recht. Ich habe die Radfelgen genau untersucht. Bei einer kam am äußersten Rand das blanke Metall zum Vorschein. Und Sie meinen, das hat die Explosion verursacht? Nein, der undichte Nachbarreifen wurde gegen die Felge gepresst, die sich durch die Reibung erhitzte und es die Rolle entzündete. Aber ich versichere Ihnen, unser Wagen wird bestens instand gehalten. Tja, bitte, Mr. Rogers, wenn Sie meinen Bericht anfechten wollen. Nein, die Gesellschaft wird die Haftung übernehmen. Danke, dann möchte ich mit Ihrer Erlaubnis auf meinem Rückweg Mrs. Taylor davon in Kenntnis setzen. Thank you. Sie hörten Feuer auf der M1, ein Kriminalhörspiel von Philipp Levin. Die Personen und ihre Sprecher waren Quentin Barnaby, Siegfried Lowitz, Pet, Ursula Langrock, Mrs. Taylor, Ursula Jockeit, Bill, Wilfried Elste, Rogers, Benno Sterzenbach, Meck, Erna Grossmann, Litz, Uli Philipp, Jim, Fritz Wepper, Penley, Walter Prüssing, Williams, Dieter Eppler, Musik, Fred Sporer, Ton und Schnitt, Ludwig Groß und Liane Meiser, Regie, Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk. Auftrag für Quentin Barnaby von Philipp Levin. Heute glühendes Interesse. Hier, im Wohnzimmer. Hast du Teewasser aufgestellt? Nein, noch nicht. Und warum nicht? Ich wusste nicht, wie lange du brauchst mit diesem Herrn vom Anwaltsbüro. Ist er weg? Ja. Ach, wie sieht's hier wieder aus? Stoff und Kram im ganzen Zimmer verstreut. Und da, Leimspritzer auf der polierten Tischplatte. Ich bin schon fast fertig mit meiner neuen Puppe. Wir waren uns doch einig, dass du keine Puppe... Ich habe sie nach einem Bild gemacht, das ich in einem Buch gefunden habe. Weißt du, wer es ist, Florenz? Ich muss mit dir sprechen. Dieser Herr vorhin, er hat sich die Zimmer unten angesehen. Mr. Farley und Mr. Sherwood wollen uns doch nicht verlassen? Doch, die würden bleiben bis an ihr Lebensende bei dem Mietpreis. Aber wenn wir die Zimmer herrichten lassen und möblieren, können wir glatt pro Woche 6 Pfund dafür bekommen. Wegen Mr. Sherwood würde ich ja nichts sagen. Aber Mr. Farley mag ich schon sehr gern. Ja, jedenfalls kündige ich den beiden. Florence, nein! Ich stell dich nicht an, Amy. Sicher, wir haben es nicht nötig zu vermieten, aber warum soll ich fremde Leute unterstützen? Ich finde aber... Du kannst nicht die Spur praktisch denken, aber ich bin fest entschlossen. Und da fällt mir ein, du warst beim Anwalt vor ein paar Tagen, nicht wahr? Wie, ich... Ja, komm, gib's zu. Wirklich, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nein. Na, dann muss ich deinem Gedächtnis wohl etwas auf die Sprünge helfen. Ja, wer ist da? Ich bin's, Sherwood. Ich störe Sie hoffentlich nicht, Harry. Im Gegenteil. Kommen Sie rein. Ich wäre nachher zu Ihnen gekommen. So. Setzen Sie sich. Danke. Bitte schön. Also, Sie wissen es schon? Na, zum nächsten Ersten an die Luft gesetzt. Ich auch. Na ja, machen Sie sich nichts draus. Sie finden etwas anderes. Leicht gesagt. Sie haben einen Job, aber ich mit meiner kleinen Rente und wenn ich auch noch... Aber was wollten Sie sagen? Ach nein, nichts. Was soll ich Sie mit meinen Problemen belasten? Ach, ein neuer Schal? Ja. Ja, und dreimal dürfen Sie raten, von wem. Miss Amy? Ja, macht mich noch völlig verrückt, die Person. Also wenn ich die Tür nicht verschließe, kommt sie zu jeder Tages- und Nachtzeit da reinspaziert. Also ehrlich gesagt, ich mag sie eigentlich gern. Machen Sie keine Witze. Doch, ich... Na besser, also sie sei Ihnen gegönnt und der Schal ja auch, wenn Sie wer drauf haben. Nein, den müssen Sie behalten. Es wäre zu kränkend für Sie. Miss Florence behandelt die arme Amy schlecht genug. Spart sich doch nur ein Dienstmädchen an ihr. Als ob sie nicht genügend Geld hätte. So? Naja, und ob. Miss Amy hat mir erzählt, als sie von ihrem Vater... Ja, was Amy zum Besten gibt, kann man nicht ganz für bare Münze nehmen. In Amys Kopf geht's reichlich wirr zu, würde ich sagen. Wird Zeit für mich, ich muss gehen. Sind Sie immer noch in diesem Clubtheater? Naja, als Beleuchter, ja. Ja, zurzeit haben wir eine Nachtvorstellung auf dem Programm. Warum kommen Sie nicht mal und sehen sich die Geschichte an? Ja, ich... Sie wissen ja, ich habe nicht... Naja, also die Karte, die lassen Sie mal meine Sorge sein. Wie wär's mit morgen Abend? Morgen? Ja, wie viel Uhr fängt die Vorstellung denn an? 10.30 Uhr. Schluss ist um 20 nach 12 ungefähr. Dann könnten wir in dem Café nebenan noch ein bisschen essen zusammen. Hm? Ja. Na, nur zu, tät ihn doch mal ganz gut, auf andere Gedanken ja, zu kommen. Also, dann also, vielen Dank. Fein, abgemacht. Die Karte hinterlege ich an der Kasse. Ja, danke. Ach, ich hoffe nur, der Kartoffelsalat liegt mir nicht zu sehr im Magen. Wenn mir etwas im Magen liegt, dann muss ich noch mehr husten. Ja, Sie sollten endlich mal was tun gegen Ihren Husten, Sherwood, wissen Sie. Ach, ich hab ja Tabletten. Ja, und unser Kabarett hat Ihnen wohl nicht gefallen, wie? Doch, ich fand es recht nett. Ja. Das ist schon ein Jammer, dass Sie umziehen müssen, oder? Ja. So günstig für Sie, die Lage, meine ich. Kaum 10 Minuten zum Theater. Na, ich finde schon wieder was. Na, so einfach ist das nicht. Na? Komisch. Was? Ich habe doch das Licht nicht angelassen in meinem Zimmer. Und in der Diele ist auch Licht. Das sieht aber nicht aus wie... Hey, das ist Rauch. Das ist Feuer. Es brennt. Es brennt. Rasch, Sherwood. Feuerwehr anrufen. Laufen Sie zu der Zelle vorne in der Ecke. Ich sehe nach den Beinen. Mein Gott, gibt es keine Rettung für die beiden? Wir tun, was wir können, Sam. Harley! Ach, Gottlob, hab schon gefürchtet, Sie sind noch oben im Haus. Die Treppe stand ja bereits in Flammen. Ich kann nicht mehr hinauf. Sagt Meister, oben in dem Haus sind noch zwei alte Damen. Das wissen wir, unternehmen Sie doch was. Wir tun, was Menschen möglich. Nein, halt! Die Frauen, die beiden Frauen, Harley. Ich kam doch zu spät, es war nichts mehr zu machen. Nein, das kann doch nicht sein. Was? Miss Amy, da kommt sie um die Ecke. Aber ich dachte... Ja, das ist Amy. Miss Amy! Miss Amy, wo ist Ihre Schwester? Meine Schwester? Ja, sehen Sie ja nicht, das Haus brennt, das Feuer! Oh, wie furchtbar! Wie furchtbar! Miss Amy, bleiben Sie hier! Meine schöne Schwester! Morgen, Pitt. 1000 Blatt Schreibmaschinenpapier. Was machen Sie denn da oben, Ton? 500 Kanzleibogen, 3 Pakete Kohlepapier, schwarz. Nehmen Sie mal bitte. Was soll ich denn damit? Festhalten. Wir besitzen 5 Bürostühle, 2 Schreibtische, 6 Handtücher, 7 Aschenbecher und ob Sie es glauben oder nicht, 5 Kugelschreiber, 1 Schachtel Büroklammern. Ja, was heißt eine Schachtel? Wie viel Büroklammern bitte? Haben Sie denn nicht gezählt? Oh, nun warten Sie, jetzt ist es aber genug. Ja? Ach, unser Inspektor. Robby, du kommst als Retter in höchster Not. Eben wollte meine Sekretärin mich tätlich angreifen. Oh, tut mir aufrichtig leid, Pat. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich erst noch spazieren gegangen. Komm, Robby, wir gehen nach nebenan. Okay. Pat macht Inventur. Wir wollen Sie nicht stören. Bei Ihrer Lieblingsbeschäftigung. Du hast auch schon munterer ausgesehen, sag mal. Zu spät ins Bett? Nein, zu früh raus. Anruf um 5:30. Hat's wieder mal gebrannt, ja? Ja, in der Redcliffe Road. Eins dieser Einzelhäuser. Souterrain und 3 Stockwerke. Ganz schön alt, aber auch ganz schön was wert. Ist jemand zu Schaden gekommen? Leider, deswegen bin ich hier. Das Haus war von 2 ältlichen Schwestern bewohnt. Florence und Amy Purvis. Eingetragen auf Florences Namen. Genau wie das Bankkonto auch, das nebenbei aus einer 5-stelligen Zahl besteht. Hm. Ja, und sie ist bei dem Brand umgekommen. Alleinerbin ist ihre Schwester Amy? Ja, 18.000 Pfund. Ah, warum habe ich keine reichen Verwandten? Scherz beiseite, Quentin. Mir scheint, es geht hier um mehr als um Geld. Diese Florence war offensichtlich ein Besen, so geizig, dass sie das halbe Haus vermietet hatte. Das Erdgeschoss an einen gewissen Sherwood, einen ehemaligen Radiohändler, und den 1. Stock an einen Mr. Farley, Beleuchter in unserem kleinen Theater. Die beiden Schwestern bewohnten also nur den 2. und den 3. Stock? Ja. Hm. Waren die Mieter zu Hause, als das Feuer ausbrach? Nein, Farley war in seinem Theater und Sherwood hatte von ihm... für diesen Abend eine Karte. Die Schwestern zogen sich wie üblich um etwa 9:30 in ihre Zimmer zurück, aber Amy verließ dann das Haus noch einmal gegen Mitternacht, jedenfalls ihrer Aussage nach. Du hast sie schon verhört? Sagen wir, ich habe versucht, etwas herauszukriegen aus ihr. Sie hatte Lust auf einen Spaziergang, nahm ich zur Kenntnis. Eine milder ausgedrückt etwas verschrobene Person. Trotzdem, Florence war ihre Schwester. Unwahrscheinlich, dass sie das Haus in Brand gesteckt hat. Falls doch allerdings, falls sie nicht nur verschroben ist, Dann besteht akute Gefahr, dass sie weiteres Unheil anrichtet. Darüber müssen wir uns klar sein. Und dann gehört sie schnellstmöglich den sicheren Gewahrsam. Hast du sie in Untersuchungshaft behalten? Das konnte ich doch nicht. Ich hatte doch keine Beweise. Jetzt setze ich meine ganze Hoffnung auf dich. Du willst dich wohl dringend unbeliebt machen bei Pat, hm? Ja, warum? Was habe ich verbrochen? Ja, wenn wir zur Radcliffe Road fahren sollen, muss sie ja aufhören, das Büro auf den Kopf zu stellen. Quentin, während Sie oben waren, hat Ihr Feuerwehrmann Sie gesucht. Ah, ja? Miss Amy Purvis ist da. Ah, wo? Dort am Feuerwehrwagen. Ja. Die kleine Weißhaarige mit dem dann komischen Hut. Dann geh ich gleich mal rüber, ja? Miss Amy Purvis? Ja? Barnaby ist mein Name. Ich habe diesen Brand aufzuklären. Ach, aber wozu denn? Ist ja alles schon dahin. Meine Puppen, das Haus, die arme Florence. Ja, aber wenn man die Ursache kennt, dann lassen sich unter Umständen weitere Brände verhüten. Naja, das müssen Sie am besten wissen. Wo sind Sie denn jetzt untergekommen, Miss Purvis? Ach, nur ein paar Minuten von hier. Wir hatten riesiges Glück. Wir? Ja, meine Mieter, Mr. Farley und Mr. Sherwood. Ich hätte es nicht ertragen, dass Sie kein Dach über dem Kopf haben. Zwei so reizende Herren, besonders Mr. Farley. Dann haben Sie also wieder eine Bleibe. Naja, fürs Erste jedenfalls. Es ist natürlich nicht dasselbe. Ich vermisse meine Puppen, meine wunderschönen Puppen. Sagen Sie, erzählen Sie mal, wie das war heute Nacht. Noch einmal? Ja, bitte. Na gut, wenn es sein muss. Also, es war eine Fügung des Himmels, wissen Sie? Also ganz bestimmt eine Fügung des Himmels. Halb zehn sind wir nach oben gegangen, aber ich war so unruhig, ich konnte nicht einschlafen. Ach, und dann war ja auch die Luft so stickig. So kam mir die Idee, spazieren zu gehen. Ich gehe ein Stück spazieren, dachte ich. Aber, verstehen Sie, ich hatte keine Ahnung, dass ich Florence allein ließ im Haus. Ich war sogar sicher, ich hätte Mr. Sherwood in seinem Zimmer gehört, als ich die Treppe herunterkam. Der hatte einen so bösen Husten. Und wie viel war das? Ganz kurz nach 12. Dann sind Sie also länger als eine Stunde spazieren gegangen. Ob Ihre Mieter jetzt zu Hause sind? Mr. Farley bestimmt nicht. Der hat Probe im Theater. Wo Mr. Sherwood ist, weiß ich nicht. Besten Dank, Miss Purvis. Ich kann jetzt gehen, ja? Ja, ja? Sie können jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Miss Purvis. Wiedersehen. Na, Quentin? Du hattest bereits das Vergnügen, wie ich sehe. Robbie, du hast gesagt, dieser Sherwood war im Theater gestern Abend, nicht wahr? Ja, in der Nachtvorstellung. 11:30 bis 12:20. Und anschließend noch mit Farley in einem Café. Übrigens habe ich noch etwas erfahren, was Sherwood betrifft, von Miss Purvis' Anwalt. Jetzt sagt nur, er ist der Erbe. Amy bekommt den ganzen Segen. Aber etwas anderes. Sherwood hatte einen Mietvertrag, der nächste Woche ausläuft und ihn verpflichtet, das ganze Erdgeschoss bei Auszug instand setzen zu lassen. Die Klausel hatte er vor Unterzeichnung angeblich nicht gelesen, aber Florence bestand natürlich darauf, dass er sie erfüllt. Immerhin eine Affäre von gut 200 Pfund. Die ihm nunmehr erspart bleiben. Sehr richtig. Tja, das ist nicht uninteressant, Robbie. Danke. Aber bevor ich mich mit Sherwood unterhalte, möchte ich, glaube ich, Mr. Farley einen Besuch machen. Tut mir leid, Mr. Barnaby, ich wurde nochmal gebraucht. Aber das macht doch nichts, Mr. Barnaby. Ach, kommen Sie, wir gehen da lieber rüber, ja? Ja, ja. Also, Mr. Farley, wann sagten Sie, verließen Sie das Haus? Kurz nach 10. Kurz nach 10. Ja. Und Mr. Sherwood ging mit Ihnen weg? Nein, ich habe geklopft bei ihm, als ich vorbeikam, aber er war schon fort. Und im Theater waren Sie bis etwa 20 Minuten nach 12? Ja, ja. Ein ziemlicher Brocken, die augenblickliche Show. Über 40 Nummern, da hat man pausenlos zu tun am Lichtpuff. Und Sie haben nachher etwas gegessen mit Mr. Sherwood? Ja, ja, ja. Und dann kamen Sie gegen 1 zurück nach Haus? Ja, ja. Und das war scheußlich. Ich will ehrlich sein, Mr. Barnaby, ich konnte Sie nicht ausstehen, das alte Mädchen. Aber wenn sowas passiert, dann... Ich habe gehört, Sie sind noch mal ins Haus gegangen? Ja, ja. Da stand das Erdgeschoss schon in Flammen. Ich habe noch 2 Eimer Wasser geholt aus Sherwoods Küche, aber es war ja hoffnungslos. Ein Qualm, dass man überhaupt nichts mehr sehen konnte. Und die Deckenbalken kamen schon runter. Ich bin nur noch durch die Souterrain-Tür wieder ins Freie gekommen. Ach. Ja. Und als Sie ins Haus kamen, haben Sie da irgendwas gerochen? Haben Sie was? Ist Ihnen irgendein Geruch aufgefallen? Paraffin oder Petroleum oder Öl oder sowas? Könnte ich nicht sagen, nein. Nein? Nein. Tja. Und Mr. Sherwood hat Ihre Revue gut gefallen? Oh, allzu begeistert war er, glaube ich, nicht. Zu nervös eben, verstehen Sie? Die Kündigung hat ihn schwer bedrückt. Er lebt ja nur von seiner Rente. Ja? Und so gesund ist er ja auch nicht. Ne? Nein, also unsere Miss Florence weine ich keine Tränen nach. Ein Geizkragen sondergleichen war die. Meinen Sie zum Beispiel, die hätte uns hier ein Bad nehmen lassen? Kam nicht in Frage. In die Badeanstalt mussten wir gehen, Sherwood und ich. Kein einziges Mal auch nur eine Tasse Tee, solange ich bei ihr gewohnt habe. Nichts, nichts, gar nichts. In den ganzen 2 Jahren kam ich nie einen Schritt über meinen ersten Stock hinaus. Ach was. Und Amy? Amy, die hat einen Webfehler, die Gute. Noch keine 5 Minuten war die Schwester tot, da hat sie schon was geflüstert von gemeinsamem Haushalt. Nicht zum ersten Mal übrigens. Ich bitte Sie, also nee, alles was recht ist. Naja, andere würden mit beiden Händen zugreifen. Der alte Sherwood bestimmt. Ja? Ja, und wie, der himmelt sie an. Ach was. Ja. Übrigens haben Sie nicht zufällig ein Programm da. Programm? Programm, ja. Ein Programm von Ihrer Nachtvorstellung. Ach so. Ja, nein, nicht in der Tasche, aber ich kann Ihnen ja gern eins beschaffen. Entschuldigen Sie, Mr. Aber Barney. Bitte, bitte. Naja, meine Bronchitis. Moment mal, ich nehme mir nur ein paar Tabletten. Brauchen Sie Wasser? Na, danke, danke. Ich glaube, die kann ich so am besten runterschlucken. Die helfen nämlich im Allgemeinen. Hm. So. Ja, wissen Sie, es sind mehr die Nerven wahrscheinlich als sonst was. Ja, also der Brand. Man soll nichts Böses sagen von den Toten, aber von Miss Florence wüsste ich wirklich nichts Gutes zu sagen. Schon wie sie die arme Amy behandelt hat. Die war ja nichts als ein Dienstmädchen für sie. Miss Florence hat ihn gekündigt, nicht wahr? Ja, sie wollte angeblich modernisieren und teurer vermieten oder sonst was. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich habe kein Wort geglaubt von dem, was sie sagte. Ja, und Farley. Nichts gegen Farley, oh nein. Nur Amy ist ganz vernarrt in ihn. Ja, was ist denn mit Farley? Naja, ich sage Ihnen, die Amy ist ganz vernarrt in ihn und Florence hatte wohl Angst, sie könnte sie seinetwegen eines Tages alleine lassen. Das war der Grund, nichts anderes. Ich meine, da mietet sie jetzt dieses Haus. Ja, mir zuliebe bestimmt nicht, das kann ich Ihnen flüstern. Aber für Farley, da reißt sie sich in Stücken. Mhm. Nein, nein, also bitte, verstehen Sie mich nicht falsch. Was ich sagen wollte, ist nur, dass... Sie waren gestern Abend im Theater? Mit dem Husten? Ja, Farley hatte mir doch eine Karte verschafft. Haben Sie sich gut unterhalten, ja? Ach, wissen Sie, es war nicht so ganz mein Fall. Lauter junge Leute und was die da alles brachten, politisch und so und ja, auch der sonst, zweite Teil soll ja besser gewesen sein, habe ich gehört. Ballett, Musiknummern aller Jahrhundertwende, Kankan, der zweite Teil. Ja, doch, der zweite Teil hat mir auch besser gefallen. Hm. Das finde ich interessant, Mr. Sherwood. Ich könnte nämlich schwören, dass Sie nach dem ersten Teil das Theater verlassen haben. Wie? Ja, die Vorstellung hat weder Ballett noch alte Musiknummern auf dem Programm. Bitte, hier ist das Programm. Wollen Sie sich überzeugen? Verzeihen Sie, ich wollte Ihnen nicht die Unwahrheit sagen. Ja, das haben Sie aber getan. Warum? Sehen Sie, ich wollte Mr. Farley nicht beleidigen. Er hat mir doch die Karte verschafft. Aber ich habe mich halt gelangweilt und mein Husten hat mir zu schaffen. Ah ja, der Husten. Und deswegen... Waren wir schon drüber, ja. Nur deswegen. Sie sind nach Hause gegangen, nicht wahr? Ich, ja. Miss Amy hörte Sie dann wieder husten, als Sie die Treppe runterkam. Ja, ich bin kurz nach Hause gegangen. Wann genau waren Sie noch einmal zu Hause? Kurz vor 12. Und Sie haben nichts Ungewöhnliches feststellen können? Es waren ja nur ein paar Minuten. Aber doch, ich weiß noch, ja. Ich dachte, ein bisschen dumpf hier, stickig. Ja, aber sonst war da nichts. Ihr persönliches Eigentum ist versichert, nicht wahr? Ja, ich habe eine kleine Versicherung. Ja. Noch eine Frage. Haben Sie Einkommen, Ersparnisse? Ach, ein paar hundert Pfund. Noch Kaffee, Quentin? Nein, danke. Ich muss sagen, Sherwood und seine liegen gelassenen Tabletten, schon recht merkwürdig. Na, und Amy ist ein mitternächtlicher Streifzug? Ich bin sicher, der Brand hatte seinen Ausgangspunkt irgendwo zwischen Erdgeschoss und erstem Stock. Aber die Sicherungen waren in Ordnung. Die Gasleitung auch. Um 12 hat Amy das Haus verlassen, hat sie erklärt, nicht wahr? Ja, und Sherwood kurz danach. Aber sie können doch beide gelogen haben. Wer weiß. Beide haben von stickiger Luft gesprochen, über Heiz irgendwo vielleicht. Im Bad im zweiten Stock ist ein Boiler. Pat, mein Kind. Ach, Sie wollen doch heute Nacht nicht noch mal hin. Doch, das will ich. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Beide Taschenlampen bitte, Pat. Im Handschuhfach. Sehr wohl, Sir. Moment mal. Was ist denn? Ich könnte schwören, ich habe da oben eben Licht gesehen im zweiten Stock. Ach, wer soll denn das sein? Keine Ahnung. Aber man bricht sich doch verdammt schnell den Hals da oben. Kommen Sie rasch, wir steigen aus, bitte. Ja, gut. Komm. Hallo? Wer ist da? Wer ist da oben? Gehen Sie auf die Seite, Bett! Hoffentlich fällt uns nicht noch der Rest des Dachs auf den Kopf. Hallo, ist da jemand da oben? Lampe, Quentin. Psst, da kommt jemand. Ja, geben Sie her. Bitte. Amy ist das. Miss Purvis, was machen Sie denn da oben? Ich wollte noch einmal nachsehen, ob die Puppe noch überhaupt... Purvis, Miss Purvis, zur Seite! Miss Purvis, ist was passiert? Nein. Sehen Sie nur, was ich gefunden habe. Zwei von meinen ägyptischen... Was? Ja, zwei von meinen ägyptischen Puppen. Ganz unbeschädigt. Ein bisschen verstaubt, aber... Ja, Sie hätten sich verletzen können da oben. Es ist gefährlich. Ich war vorsichtig. Kommen Sie jetzt, wir bringen Sie hinunter. Kommen. Haben Sie was gefunden, Quentin? Ja, nichts. Der Boiler ist in Ordnung. Ob Amy wirklich ihrer Puppen wegen gekommen ist? Zuzutrauen wäre es ihr. Eine verrückte Person. Oh, Sie sehen schön aus, reif für die Badewanne. Ja, die Hände würde ich mir ganz gern mal waschen. Na bitte, hier. Sogar noch Seife am Becken. Tja. Bloß kein Wasser. Wahrscheinlich die Hauptleitung abgedreht. Verdammt nochmal, wo kann der Sperrhahn sein? Im Souterrain vermutlich. Hier ist ein Rohr, Quentin. Ja, das ist das Gas. Sehen Sie da drüben mal nach. Aha. Pat. Was passiert? Nein, nur gestolpert. Über ein Kabel oder sowas. Wie soll denn das Rohr eigentlich aussehen? Kupfer vermutlich. Etwa 12 mm Durchmesser. Oh, hier haben wir eins zu bieten. Hier drüben in dem alten Herd. Ist da der Haupthang? Ja, ich glaube. Ja, richtig, das ist er. Es klemmt. Ist nicht aufzukriegen. Jetzt würde mich ja nur interessieren, warum das Ding überhaupt abgedreht ist. Die Feuerwehrleute wahrscheinlich, oder? Das ist nicht anzunehmen eigentlich. Ich werde mich gleich morgen früh mal erkundigen. Hallo, hier Hodgson. Moin, Hodgson, hier ist Barnaby. Oh, hören Sie mal. Mr. Barnaby. Hören Sie mal, Hodgson, bei dem Brand in dem Haus der Schwestern Purvis, haben Sie da den Wasserhauptahn im Sutra abgedreht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Das Wasser ist aber abgestellt und der Hahn klemmt. Vielleicht von der Brandhitze. Ja, das erklärt vielleicht, dass er klemmt, aber dass er abgedreht ist, kaum. Nein, das stimmt, aber wir waren es bestimmt nicht. Tja, naja. Also vielen Dank, Hodgson. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Wiedersehen. Barnaby. Pat, etwas höchst Merkwürdiges. Ach, du Liebe. Schon wieder am Turm da oben, ja? Ich muss doch meine Inventur fertig bringen. Dann nimmst du mal die Akten, bitte. Ja. Ach, du. Dankeschön. Mindestens 2 Zentimeter Staub, sehen Sie nur. Unsere liebe Putzfrau scheut wohl die höheren Regionen. Sie müssen ein Wörtchen mit ihr reden. Mit Mrs. Smith. Das Regal, da hat offenbar das ganze Jahr keinen Staublappen gesehen. Erinnern Sie mich daran, ihr meine Anerkennung auszusprechen. Anerkennung? Ach, Sie haben ja gar nicht zugehört, was ich gesagt habe. Doch, ich habe das Wort Staub gehört. Und Pat, mein Kind, vielen Dank. Jetzt weiß ich, wie dieser Brand ausgelöst worden ist. Das ist nicht wahr. Es bleibt nur noch, das Motiv zu klären. Mr. Barnaby, guten Tag. Guten Tag, Mr. Farley. Kommen Sie doch bitte rein. Ja, danke. Wer ist es denn, Harry? Oh, Sie wieder, Mr. Barnaby. Ah, Mr. Sherwood. Ich wollte Miss Purvis sprechen. Die ist einkaufen, ja. Die ist weggegangen, glaube ich. Ja, Geld unter die Leute bringen. Neue Puppen. Aha. Aber lassen Sie sich nicht aufhalten, Mr. Sherwood. Oh, ich habe nichts Besonderes zu tun. Sehr nett, aber ich möchte mich gerne einen Augenblick mit Mr. Farley unterhalten. Ach so, wie Sie wünschen. Bitte sehr. Was ich Sie fragen wollte, Mr. Farley, war Ihr persönliches Eigentum versichert? Nein, alles futsch. Farley, ich brauche Ihre Hilfe. Hm? Hören Sie, ich kann es Ihnen hier schlecht erklären. Kommen Sie aus dem Haus, ohne dass Sherwood das merkt? Muss ich versuchen. Gut, treffen wir uns drüben im alten Haus, ja, im Soutrain. Sobald wie möglich, ja? Aber nicht Sherwood sagen, ja? Und auch Miss Amy nicht, wenn sie zurückkommt. Gut. Jemand da? Ja, hier, Mr. Farley. Ein Treffpunkt hier, was? Worum geht's denn eigentlich, wenn ich fragen darf? Ja, also, Mr. Farley, was wissen Sie über Sherwood? Tja, dass er ein Radio- und Fernsehgeschäft oder sowas hatte. Ist das ein einigermaßen geschickter Elektriker? Ist er, ja. Ich bin kein Fachmann, wissen Sie? Deswegen hätte ich gerne Ihre Ansicht gewusst. Bitte, wenn ich helfen kann. Sehen Sie mal. Hier das Kupferrohr und der Sperrhahn. Hm? Auf zugestellt. Nicht wahr? Ja. Jetzt fahren Sie mal mit dem Finger das Rohr entlang. Ganz sauber, wie? Eben. Nicht neu und doch blitzblank. Kein Stäubchen drauf. Kein Ruß vom Brand. Komisch, was? Ja, meiner Ansicht nach gibt es dafür nur eine Erklärung. Dass nämlich das Rohr zur Zeit des Brandes glühend heiß war. Glühend heiß? Hier unten? Aber wie denn das? Durch eine elektrische Stromleitung, die am Rohr entlang geführt war. Elektrischer Strom? Ja, so taut man im Notfall ja auch eingefrorene Rohre auf, das wissen Sie doch sicher. Ja, ich weiß, während der großen Kälte damals haben Sie sowas gemacht. Ja, nur braucht man eine ziemlich hohe Spannung, wenn man ein Rohr zum Glühen bringen will. Na, also angenommen, jemand stellt den Haupthahn ab, lässt die Wasserleitungen auslaufen und führt den Strom an das Kupferrohr. Aber genug Strom dafür kriegen Sie nie ohne irgendeinen Transformator. Lassen Sie mal auf, Mr. Farley. Würde dieser Kleine hier hinterm Herd schaffen, was meinen Sie? Doch, mit dem ging es. Oder aber ein Stück ziemlich dickes Kabel wäre auch nötig. So? Ja. Na, das haben wir hier. So eins? Was? So eins etwa? Genau. Ja, aber verstehen Sie, wenn sowas funktionieren soll, müssten Sie auch zwei Anschlüsse haben. Einen hier unten und einen oben am Hahn. Also, schon ein bisschen weit hergeholt, Ihre Theorie, was? Ich glaube nicht. Außerdem dauert es vielleicht ein paar Stunden, bis das Ding heiß wird. Das käme auf den Versuch. Ja, also, ich kann mir nicht denken, dass Sherwood... Ich möchte Ihnen noch was zeigen. Sehen Sie sich mal den Hahn hier an. Den habe ich oben abmontiert. Der muss auch glühend heiß gewesen sein. Die ganze Verchromung ist abgesprungen. Ach, der Hahn vom Badezimmer, weil der war ja sowieso uralt. Vom Badezimmer, Mr. Farley? Wie? Wie kommen Sie darauf, er sei vom Badezimmer? Tja, ich habe ihn erkannt. Ach, das ist merkwürdig. Gestern sagten Sie doch, Sie seien nie ins Badezimmer gekommen. Hören Sie mal, wollen Sie mich beschuldigen? Ja, Mr. Farley. Aber was hätte ich davon gehabt? Ich hatte doch keinen Grund. Nein? Florence Purvis hat alles ihrer Schwester vermacht. Richtig, aber Amys Testament lautet zu ihren Gunsten, nicht wahr? Und was sie beabsichtigt hatten, war, beide Schwestern umzubringen. Nur machte ihnen die gute Amy mit ihrem mitternächtlichen Spaziergang einen Strich durch die Rechnung. Sie sind ja nicht bei Trost. Wenn das stimmen würde, was Sie sagen, hätte ich doch wohl das Wasser wieder angestellt. Ja, das ging nur nicht. Das Rohr glühte. Aber das Treppenhaus stand in Flammen. Wie hätte ich das Kabel wieder entfernt? Wenn Sie es an der Hinterseite des Hauses hinaufgeführt haben, konnten Sie es mit einem kräftigen Ruck wieder losreißen. Aber ich habe ja sogar versucht, das Feuer zu löschen. Ja, ich erinnere mich, das haben Sie mir erzählt. Sie holten sich zwei Eimer voll Wasser aus Mr. Sherwoods Küche. Jawohl, das habe ich getan, ja. Ich frage mich nur, wie? Das Wasser war ja abgestellt. Sie haben den Haupthahn ja vor dem Brand schon zugedreht. Oder sagen wir, für den Brand. Also ich entschuldige... Nein. Sagen Sie lieber nichts, Mr. Farley. Ersparen Sie sich Ihre Antwort für den Inspektor. Thank you. Sie hörten Glühendes Interesse, ein Kriminalhörspiel von Philipp Levin aus dem Englischen von Peter Bahama. Die Personen und ihre Sprecher waren Quentin Barnaby, Siegfried Lowitz, Pat, Ursula Langrock, Inspektor Hackett, Heinz Schimmelpfennig, Florence Purvis, Roma Bahn, Amy Purvis, Erna Grossmann, Mr. Farley, Herbert Stass, Mr. Sherwood, Walter Blum, Feuerwehrhauptmann Hodgson, Horst Werner Loos. Musik, Fred Sporer. Ton, Ludwig Groß. Schnitt, Liane Meiser. Regie, Otto Düben. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Bayerischen Rundfunk. Auftrag für Quentin Barnaby von Philipp Levin. Heute brennende Liebe. So, Tempotaschentücher, Shampoo, Hustenbonbons. Und die Haarklammern. Ach so, ja. Haarklammern. Das macht 4 Schilling 9 Pence zusammen. Sie haben doch Spätdienst, oder? Für Rezepte meine ich. Ja, ja, 9:30. Wann? Bis 9:30. Ah, danke. So, bitteschön. Ich komme wahrscheinlich noch mal vorbei, wenn ich beim Doktor war. Ja, ja, tun Sie das. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo? Erwing Apotheke? Ja, er ist in der Rezeptur. Einen Augenblick bitte, ich hole ihn. Mr. Irving. Ja, Miss Stone. Mrs. Hammond ist am Apparat. Ach, danke. Ja, suchen Sie doch bitte einen Korken für die Flasche da. Ja, gerne. Hallo, Phyllis? Du rufst aber spät an. Tut mir leid, ich konnte nicht früher, Gerald. Ja, ich war schon ganz verzweifelt. Du hast doch gesagt, du telefonierst gleich morgen früh. Schon, aber er ist erst um 10 Uhr weggegangen. Hast du mit ihm gesprochen gestern Abend? Versucht habe ich es. Ich habe auch eine Trennung erwähnt. Aber er wollte nicht drauf eingehen. Ja, warum nicht? Seine Stellung in der Bank. Er meint, es schadet seiner Karriere. Hast du mich erwähnt? Oh, das kann ich nicht riskieren. Schau, ich kenne ihn doch. Er würde dich ruinieren. Aber Phyllis, die Lage wird wirklich unerträglich. Das weiß ich doch. Wenn wir nur von hier weg könnten. Ja, wie stellst du dir das vor? Ich habe gerade den neuen Laden genommen. Der Vertrag ist schon unterzeichnet. Dann ist es wohl besser, wir treffen uns im Augenblick überhaupt nicht. Aber um Gottes Willen, nein, Phyllis. Bitte so hör doch, es muss eine Möglichkeit geben. Es hat ja doch keinen Sinn. Doch, doch, doch, es muss einen Ausweg geben. Heute ist Mittwoch. Ja, mittwochs geht er doch in seinen Club, oder? Ja. Ich bin um 8:30 im Bungalow. Dann können wir darüber reden. Na schön, wenn du meinst. Vergiss deinen Schlüssel nicht, ich fühle mich nicht recht wohl. Vielleicht lege ich mich hin. Ja, dann also bis später, Phyllis. Auf Wiedersehen. Ja, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Mr. Hammond. Ihre Frau ist ein bisschen übermüdet, weiter nichts. Es war sehr freundlich von Ihnen, so bald herzukommen, Herr Doktor. Mein Bankdirektor halte ich mir lieber warm. Aber im Ernst, Sie, Mr. Hammond, Sie machen mir mehr Sorgen als Ihre Frau. Ah, mir geht's glänzend. Na, glänzend sehen Sie gerade nicht aus. Sollten sich doch ein bisschen mehr frei machen und Diät halten wie die Kohlehydrate. Jetzt hätte ich doch fast das Rezept vergessen. Diese Schlaftabletten tun Ihrer Frau bestimmt gut. Hier. Ja, danke. Ach, die Apotheken sind sicher geschlossen. Es ist schon nach 6. Oh, Irvings in der High Street haben wir heute Spätdienst. Tja, und falls Sie gleich runterfahren, da könnten Sie mich ein Stück mitnehmen. Oh, natürlich. Mein Wagen ist bei der Inspektion. Jetzt noch ein Rezept, Mr. Irving. Schlaftabletten. Legen Sie es dahin, ja? Für Mr. Hammond. Ach, wirklich? Soll ich das erledigen? Die Röhrchen sind doch in dem Schrank hier, ja? Nein, nein, nein, nein, lassen Sie nur, Miss Stone. Ich mache es schon. Gehen Sie lieber rauf und setzen Sie das Wasser auf. Höchste Zeit für unseren Tee. Tja, eine Tasse Tee könnte mir auch nicht schaden. Irving hier? Sie wünschen, Sir? Ich möchte Mr. Irving sprechen. Sie sind doch Mr. Hammond, nicht wahr? Ja. Sie waren doch erst vor ein paar Stunden mit einem Rezept hier. Stimmt, aber dieses Mal handelt es sich um was Persönliches. Würden Sie ihm sagen, dass ich hier bin? Da kommen Sie leider zu spät. Er ist um 7:45 weggegangen. Wann ist er wieder hier? Das weiß ich nicht genau. Eine Stunde ungefähr, hat er gesagt. Aber er wohnt doch hier, nicht wahr? Über der Apotheke. Ja. Soll ich ihm was ausrichten? Nicht nötig, nein. Das sage ich Ihnen lieber selbst. Vielen Dank. So, Quentin. Jetzt gibt's erstmal Kaffee. Sie sind ein Engel, Pat. Dieser Petroleumbrand, wo ist denn der Laborbericht abgeblieben, Pat? Der war in einem roten Aktendeckel. Roten Aktendeckel? Am Schreibtisch ist aber nichts. Schauen Sie doch mal drunter nach. Drunter? Ah, Entschuldigung, da ist er ja. Wenn Sie Ihre Akten ein wenig beiseite schieben würden, könnte ich endlich das Tablett absetzen. Aber natürlich, Pat. So, bitte. Okay. Drei Tassen? Wozu denn das? Für einen großen, dunklen, magenleidenden Polizisten. Was für Robby? Ist der denn da? Er muss jeden Moment kommen. Der Portier hat gerade angerufen, er sei unterwegs. Ja. Und so klopft auch kein anderer. Ja, rein, Inspektor. Guten Morgen, Pat. Morgen, Robby. Guten Morgen, Quentin. Bitte nimm Platz. Danke. Aber mal wieder tüchtig eingedeckt, wie ich sehe. Was? Ja, willst du mich etwa noch tiefer unter den Akten begraben? Tja, das... Das ist Kaffee gefällig, Robby? Ja, ja, gern. Tropfen Milch? Nein, nein, nur Milch mit einem Tropfen Kaffee. Oh, ist das Ihr Ernst? Ich kenne doch meinen Magen. Danke. Und Sie, Quentin? Besten Dank, bitte, Pat. War mir ein Vergnügen, die Herren. Danke, Pat. Also, Robby, wer hat jetzt wieder was angezündet? Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Eine Apotheke in Roxley Grove. Roxley Grove? Was ist Roxley Grove? Ziemlich am Ende der Northern Line. Ganz netter kleiner Vorort, wenn man sowas mag. Der Laden ist gestern Nacht gegen 12.15 Uhr in Flammen aufgegangen. Apotheke? Na, die kann ja brennen wie Zunder, nicht wahr? Genau. Der Inhaber, ein Mr. Irving, kann von Glück sagen, dass er noch heil rausgekommen ist. Die Hintertür ist aufgebrochen worden. Alles spricht für Rowdies oder Einbrecher. Wenn nicht dieser Irving... ziemlich intim wäre mit einer Mrs. Hammond, der Frau des dortigen Bankdirektors. Und der kam schon gegen 8:30 wutschnaubend in die Apotheke. Hast du ihn verhört? Ja. Er behauptet, er wüsste von nichts. Aber da er immerhin ein starkes Motiv hat, möchte ich, dass du dir die Sache mal genauer ansiehst, Quentin. Na schön, Robby. Aber wenn du nichts dagegen hast, räume ich noch schnell erst meinen Schreibtisch auf. Ja, du kannst ja inzwischen Pat in den Mantel helfen, ja? Wo fangen wir an, Quentin? Ich möchte mir mal diese Hintertür hier ansehen. Tja, also dazu braucht man kein Mikroskop. Die Tür ist aufgebrochen worden. Allerdings. Vorsicht, Pat, da liegt viel Glas rum. Oh, Dutzende von zerbrochenen Flaschen. Ja, hier war offensichtlich Lager und Rezeptur. Und die Treppe da hinten führt zur Wohnung. Hm? Vermutlich. Und hier geht's zum Laden. Wie sieht's denn da aus? Och, ein paar Regale stehen noch, aber sonst kaum mehr was. Mhm. Oh, Quentin, die Tür zum Laden war nicht verriegelt. Gut beobachtet. Kommen Sie mal her, Pat. Sehen Sie sich mal diese Rezeptur an. Ich glaube, Irving ist hier rausgegangen. Mhm, dann ist der Brand also dort ausgebrochen. Ja. Dem Verkohlen der Regale nachzuschließen, muss es von dort übergegriffen haben. Die Zwischentür ist auch auf der anderen Seite viel mehr verkohlt. Dafür sprechen auch noch andere Hinweise. Da, Pat, die Treppe zum Beispiel, diese tiefen Rillen, die stammen von einem unnatürlich rasch auflodernden Feuer. Ich würde sagen, es war eine sehr leicht entzündbare Flüssigkeit. Ja, es war ja schließlich eine Apotheke. Schon, aber diese Rillen haben sich so gleichmäßig ausgebreitet auf der Treppe, über den Boden, an der Holzverkleidung entlang. Die Flüssigkeit ist sehr methodisch verschüttet worden. Das ist Brandstiftung, ohne jeden Zweifel. Und jetzt, Pat, sammeln Sie doch mal Proben von der Asche und den Trümmern ein, ja? Ja, ist gut. Und dann fahren Sie bitte gleich mit dem Wagen zu Alec ins Labor. Ich untersuche inzwischen den Rest des Ladens. Hm, mach ich. Mr. Barnaby? Ja, bitte? Ich bin Miss Stone. Ah ja? Mr. Irvings Assistentin. Ja. Er ist in unserem neuen Laden, kommt aber auch gleich rüber. Wir wollten eigentlich erst in ein paar Wochen umziehen. Da ist überhaupt noch nichts fertig, außer den Wandschränken. Wir haben den ganzen Morgen Ware bestellt. Ich bin ganz erschöpft. Ja, ich möchte Ihnen auch nur ein paar kurze Fragen stellen, Miss Stone. Also zuerst mal, um wie viel Uhr haben Sie gestern Abend zugemacht? Um 9:30. Um 9:30? Ja, mittwochs haben wir Spätdienst. Ah, Sie haben selbst zugesperrt. Aber natürlich. Mr. Irving war schon hinaufgegangen. Ich habe den Riegel an der Ladentür vorgeschoben und dann beim Hinausgehen die Hintertür verschlossen. War alles abgestellt? Ich meine Strom und Heizung. Aber ja, natürlich. Wie ich höre, war Mr. Hammond noch kurz zuvor im Laden gewesen. Ja, zweimal sogar. Erst kam er ungefähr 6:15 mit einem Rezept und dann erschien er wieder gegen 8:30. Er war wütend. Nicht, dass es mich gewundert hätte. Das konnte ja nicht mehr lange gut gehen. Sie hat ja auch dauernd hier angerufen. Wer? Yeah. Mrs. Hammond. Ah ja, ja. Zweimal am Tag und pünktlich auf die Minute. Ich habe die beiden auch zusammen gesehen. Ah, verdenken kann ich es ihr allerdings nicht. Mit diesem Hammond möchte ich auch nicht verheiratet sein. Seit wann arbeiten Sie schon für Mr. Irving? Über 3 Jahre schon. Es ging auch glänzend, bis diese Affäre anfing. Ja. Eigentlich schade. Er ist nämlich furchtbar nett. Aber mit sowas wird er eben nicht fertig. Mhm. Ach, da kommt er ja. Mr. Irving, wir sind hier. Ah ja. Sie sind wohl Mr. Barnaby, nicht wahr? Ja. Ich brauche Sie jetzt eigentlich nicht mehr, Miss Stone. Mhm. Hier, Miss Stone, vergessen Sie die Schlüssel nicht. Ach so, ja, danke. Die Lieferung von Turners müsste gleich kommen. Und Kenleys haben auch versprochen, ihr Zeug noch vor dem Mittagessen zu bringen. Bitte prüfen Sie doch alles genau nach, ja? Ja, natürlich. Wird sofort erledigt. Sehr zuverlässige Assistentin und hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Ah, wirklich? Doch, wir haben nämlich über 10.000 Artikel auf Lager. Sie kennt alle Preise und findet sofort, was die Leute verlangen. Wegen des Brandes, Mr. Irving, erheben Sie einen Versicherungsanspruch? Für das Gebäude nicht. Das gehört der Stadt. Ich habe meine Kompensation bereits erhalten. Und das Inventar? Tja, wie Sie sehen, da ist nichts mehr zu retten. Sie waren also in Ihrer Wohnung, als der Brand ausbrach? Ja, ich hatte schon etwa eine Stunde geschlafen. Gegen 11:45 wurde ich von einem Höllenspektakel geweckt. Wahrscheinlich das Glas. Mein Zimmer war voller Qualm und ich hörte auch schon das Prasseln des Feuers. Ich stürzte mich in meinen Schlafrock und trat ins Treppenhaus hinaus. Die Rezeptur stand bereits in Flammen. Da unten konnte ich das Telefon nicht mehr erreichen. Ich ging also in die Wohnung zurück, konnte aber auch von dort nicht durchkommen. Offenbar war die Leitung schon beschädigt. Ja, inzwischen brannte alles lichterloh. Zum Anziehen war es zu spät. Da habe ich nur noch schnell meine Jacke ergriffen und mir über den Kopf gestülpt. Und dann bin ich wie durch die Hölle vorne rausgerast. Hm. Die Feuerwehr habe ich von der Telefonzelle aus angerufen. Immer noch in Pyjama und Jacke? Ja, die Passanten fanden das sehr komisch. Na, ich war nur froh, dass ich mit heiler Haut davongekommen war. Was hatten Sie denn an feuergefährlichen Flüssigkeiten in der Rezeptur? In nennenswerten Quantitäten nur ganz wenige. Und zwar? Spiritus, rein Alkohol, Äther und Aceton. Wie viel? Jeweils so an die 2,5 Liter. In Flaschen? Ja, die standen immer unter der Bank, neben der Hintertür. Sie wissen wohl, dass Mr. Hammond bereits verhört worden ist. Ja, ich bin ganz außer mir. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein so angesehener Mann Brandstiftung begeht. Das sind doch alles nur vage Indizien. Aber dass er ein starkes Motiv hatte, das würden Sie doch auch sagen. Sie meinen Mr. Hammond? Tja, wenn man es von der Seite betrachtet... Hat er mal Drohungen gegen Sie ausgesprochen? Nein, ich dachte, er wüsste gar nichts davon. Ja, ich weiß, das klingt alles ziemlich abscheulich, aber glauben Sie mir, so war es ganz und gar nicht. Wir haben beide unter dem Zustand gelitten. Diese Ehe auseinanderzubringen, war mir ein entsetzlicher Gedanke. Aber sie fand das Leben mit Hammond völlig unerträglich. Ich konnte es einfach nicht mehr mit ansehen, wie sie sich quälte. Schließlich hat sie ihn gebeten, in eine Trennung einzuwilligen. Wann war das? Gestern. Ah, gestern. Ja, ich weiß schon, ausgerechnet am Tag vor dem Brand. Aber warum sollte er dieses Haus anstecken? Es sollte doch sowieso abgerissen werden. Warum dann nicht die neue Apotheke? Das ist doch ganz leicht zu beantworten, Mr. Irving. Sie waren in der Wohnung oben. Ja, soll das heißen? Ja, aber das wäre doch geradezu... Nein, bedauere, Mr. Barnaby. Da gibt es bestimmt eine andere Erklärung. Ich kann einfach nicht glauben, dass Hammond zu einem solchen Verbrechen fähig wäre. Ich möchte Sie wirklich nicht vor den Kopf stoßen, Mr. Barnaby. Aber ich habe dem, was ich dem Inspektor gesagt habe, eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe auch nur ganz wenige Fragen, Mr. Hammond, und wenn Sie die lieber nicht beantworten wollen... Nein, so war es nicht gemeint. Ich will mir nur nicht unterstellen lassen, dass ich irgendetwas von dem Brand weiß. Aber Sie waren doch gegen 8:30 in der Apotheke. Das kann ich wohl kaum leugnen. Ich habe mit dem Fräulein in der Apotheke gesprochen. Und da sie sagte, Irving sei nicht da, bin ich wieder gegangen. Nach Hause? Nein, nicht sofort. Ich kam sogar erst gegen 23:45 nach Hause. Ich bin herumgefahren. Über 3 Stunden lang? Ich war in einem entsetzlichen Zustand. Meine Frau hatte von einer Trennung gesprochen und, ich war eben durcheinander. Und 23:45 sind Sie nach Hause gekommen? Ja. Haben Sie noch mit Ihrer Frau gesprochen? Nein, ich habe mich im Gästezimmer eingerichtet. Hat sie Sie nicht nach Hause kommen hören? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Ja, und heute Morgen bin ich ziemlich früh wieder weggegangen. Ehrlich gesagt, ich wollte ihr nicht begegnen. Hallo, Quentin. Hallo. Was haben Sie inzwischen herausgebracht? Ich habe mit Hammond gesprochen. Er sagt, er sei 23:45 nach Hause gekommen. Das Feuer ist ganz bestimmt erst nach Mitternacht ausgebrochen. Falls seine Frau ihn also gehört hat, besitzt er ein gutes Alibi. Ich muss so schnell wie möglich zu ihr. Mhm. Wo wohnt sie denn? In einem Bungalow in der Meerbrook Lane, Nummer 12. Hammond hat mir den Weg erklärt. Erst geradeaus und dann an der großen Kreuzung links. Ja, diesmal muss sie mich doch gehört haben. Vielleicht ist sie einkaufen gegangen. Kaum. Da ist noch die Milch und die Morgenzeitung. Was halten Sie von der Hintertür? Vielleicht ist sie draußen im Garten. Ja, versuchen können wir es ja mal. Niemand in der Küche. Die Tür ist ja auf. Dann kann sie doch nicht weit sein. Mrs. Hammond? Mrs. Hammond? Im Wohnzimmer ist auch niemand, Quentin. Womöglich hat sie ihre Sachen gepackt und sich aus dem Staub gemacht. Aber nein, wenn man weggeht, lässt man doch nicht alle Türen auf. Wenn sie noch im Bett liegt, klopfen Sie mal an der Tür da. Ich versuch's dann drüben. Mrs. Hammond? Mrs. Hammond? Mrs. Hammond? Niemand da, Quentin? Ich glaube bestimmt, sie ist... Was haben Sie denn, Quentin? Hier ist sie, Pat. Aber fragen können wir sie nichts mehr. Sie ist tot. Verzeih, dass ich dich habe warten lassen, Quentin. Die Leichenschau ist erst gerade zu Ende. Und der Befund? Vergiftet, mit Nikotinsulfat. Großer Gott. Wann? Ja, das lässt sich nicht genau feststellen. Gestern Abend, so zwischen 7 und 12. Sie hatte ein Schlafmittel genommen und etwas Milch getrunken. Aber in dem Glas fand sich merkwürdigerweise keine Spur von Nikotin. Wir haben auch das Röhrchen untersuchen lassen. Die Tabletten sind alle noch da, außer einer, und alle in Ordnung. Ja, wie kann das sie dann... Das sage ich dir gleich. Oben am Rand des Röhrchens hat man Spuren von Nikotin gefunden. Meiner Ansicht nach sind einige Tropfen der Lösung auf die oberste Tablette gespritzt worden. Sowas wird völlig absorbiert und ist unbedingt tödlich. Wir haben schon einen Wagen geschickt, um Hammond zu holen. Ja, aber Nikotin ist ein bekanntes Gift. Wie soll er sich das verschafft haben? Oh, da gibt es Mittel und Wege. Wenn man im Giftbuch unterschreibt, kriegt man es in jeder Apotheke. Und Hammond war doch gestern Nachmittag noch bei Irving, oder? Entschuldigen Sie, Inspektor. Mr. Barnaby, bitte entschuldigen Sie, meine Herren. Bitte, bitte. Kommen Sie, Mr. Irving, setzen Sie sich doch erst mal. Besten Dank. Der Schock... Ich kann immer noch nicht. Tut mir leid, dass ich Sie gerade in diesem Moment belästigen muss, aber unter den gegebenen Umständen... Ich verstehe schon. Sagen Sie etwas von Gift? Ja, Nikotin. Nikotin. Großer Gott, ich... Was ist denn, Mr. Irving? Ich habe Hammond Nikotin verkauft. Sie? Ja, direkt paradox, nicht? Ich habe es ihm verschafft. Wann war denn das? Gestern Nachmittag. Als er mit seinem Rezept in die Apotheke kam, wegen der Schlaftabletten. War etwas verlegen, als ich ihm plötzlich so gegenüberstand. Wir tauschten ein paar Worte aus. Und dann fragte er mich, ob er etwas Nikotinsulfat bekommen könnte. Ich fragte ihn, wozu, und er sagte, für seine Rosen, sagte er. Die litten unter Blattläusen. Ein Gärtner hätte es ihm empfohlen. Ja, und? Ich habe ihm stattdessen verschiedene Markenartikel vorgeschlagen, zum Sprühen, aber er bestand auf Nikotin. Da gab ich ihm ein Fläschchen mit 20 Gramm und ließ es mir im Giftbuch quittieren. Das hatte ich ja schließlich auch schon anderen Leuten verkauft. Wo bewahrten Sie das auf, das Giftbuch, meine ich? Auf dem Regal im Giftschrank. Aber das ist wahrscheinlich mitverbrannt. Hm. Waren Zeugen anwesend bei dieser Transaktion? Kunden vielleicht? Nein, das glaube ich kaum. Und Miss Stone, war Miss Stone im Laden? Möglich. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aha. Einen Moment, ich werde Sie mal rufen. Miss Stone, ja? Hätten Sie einen Augenblick Zeit? Ja. Sie wollten mich sprechen, Mr. Barnaby? Ja. Waren Sie da, als Hammond die Tabletten holte? Ja. Wissen Sie, ob er sonst noch was verlangt hat? Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich bin dann weggegangen, um Tee zu machen. Sie können sich also nicht erinnern, ob er vielleicht noch Nikotin holen wollte? Nikotin? Ja. Oder ob Mr. Irving ihm ein 20-Kampffläschchen ausgehändigt hat? Nikotin? Ja. Doch. Ja? Natürlich, Moment mal. Was war denn da? Doch, das stand in unserem Giftbuch. Wissen Sie das genau? Ja, ich habe nämlich kurz vor dem Weggehen noch Adrenalin eingetragen. Und da stand es. Ich meine, die vorletzte Eintragung. Moment mal, ich glaube, ich kann Ihnen sogar den genauen Wortlaut sagen. Erst das Datum von gestern und dann Mr. Hammonds Adresse, Merbrook Lane. Und sein Beruf, Bankdirektor. Und dann 20 Gramm 5%ige Nikotinlösung. Benötigt zur Rosenpflege. Und die Unterschrift war P. Hammond. Hier, Inspektor, meine schriftliche Aussage. So ziemlich das Gleiche, was ich Ihnen bereits gesagt habe, wie Sie feststellen werden. Ja, es sieht so aus, Mr. Hammond. Hören Sie, ich habe wirklich genug durchgemacht. Ich wäre dankbar, wenn Sie und Mr. Barnaby alle weiteren Fragen aufschieben könnten. Ich habe meine Frau nicht umgebracht. Und ich habe auch Irvings Apotheke nicht angezündet. Ja, Mr. Hammond, aber ich glaube trotzdem, dass diese beiden Verbrechen in einem Zusammenhang stehen. Einem sehr engen Zusammenhang. Wie kommen Sie darauf? Die Schlaftabletten, die Sie geholt haben, die... Ja, die waren hier von Dr. Morton verschrieben worden. Haben Sie sonst noch was in der Apotheke gekauft? Nein. Nein? Nicht vielleicht was für einen Garten? Für den Garten? Ja, Nikotin für die Blattläuse auf den Rosen. Nein. Aber Sie haben doch im Giftbuch unterschrieben, Mr. Hammond. Was? Ja, im Giftbuch. Ich ganz bestimmt nicht. Mr. Irving sagt es aber. Wo steckt es denn? Wenn ich im Giftbuch unterschrieben habe, wo ist meine Unterschrift? Diese Frage habe ich erwartet. Dabei wissen Sie genau, dass wir das nicht vorlegen können. Warum nicht? Weil es gestern Nacht in Rauch aufgegangen ist. Wir haben keine Unterschrift. Und Sie können natürlich abstreiten, das Nikotin je gekauft zu haben. Aber wir haben eine Zeugin. Miss Stone hat die Eintragung nämlich auch gesehen. Aber ich versichere Ihnen... Und jetzt, bevor Sie weitersprechen, muss ich Sie darauf hinweisen, dass Ihre Aussage zu Protokoll genommen und vor Gericht verlesen werden kann. Ich möchte meinen Anwalt hinzuziehen. Aber gerne. Und wegen Ihrer Aussage hier, haben Sie da noch etwas hinzuzufügen, Mr. Hammonds? Nein. Dann sind Sie vielleicht noch so gut und unterscheiden das. Hier. Danke. So, kommen Sie bitte mit, Mr. Hammond. Sie können nebenan telefonieren. Danke. Bitte. Sergeant, Mr. Hammond möchte seinen Anwalt anrufen. Verstockt, wie? Tja. Dass von dem Giftbuch irgendwas übrig geblieben wäre, ist wohl zu viel erwartet. Ja. Allerdings ist ja alles verbrannt. Ja. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht. Miss Stone wirkt ja äußerst zuverlässig, findest du nicht auch? Ausgezeichnetes Gedächtnis. Ehrlich gesagt, Robbie, genau das gibt mir zu denken. Wieso? Die Unterschrift auf Hammonds Aussage. Hier, sieh mal. Die hat er mit P. R. Hammond unterzeichnet. Mhm. Das sind zwei Vornamen. Und? Naja, Miss Stone behauptet, er hätte lediglich P. Hammond geschrieben. Ach, vielleicht benutzt er nicht immer die beiden Anfangsbuchstaben. Und außerdem ist ja Miss Stone auch nicht unfehlbar. Ja. Naja, natürlich. Schau dir doch nur das Beweismaterial an. Motiv, Gelegenheit, Moment. Ja, Inspektor Hackett hier. Alec, Barnaby da, wegen des Befundes. Ja, der ist hier. Das ist Alec, wegen einem Befund. Ja, danke. Ja, Alec. Ich habe deine Proben jetzt analysiert, Quentin. Und? Sie enthielten alle ziemliche Quantitäten von leicht flüssigen Flüssigkeiten. Natürlich waren da auch Spuren von allen möglichen Chemikalien. Ja, das war ja zu erwarten, nicht? Aber hauptsächlich war es Spiritus und reiner Alkohol. Ja? Ja, das wäre alles. Und sonst war nichts in den Proben? Nichts Nennenswertes. Aha. Na ja, dann vielen Dank, Arling. Ja, ist gut. Ich sag dir was, Robby. Ich möchte mich doch nochmal in der Apotheke umsehen. Hm. Ich bleib lieber hier, falls Hammonds Anwalt erscheint. Was ist übrigens aus dem Röhrchen Schlaftabletten geworden, Robby? Hinter dir auf meinem Schreibtisch. Hat Alec eigentlich schon angerufen, Quentin? Ja, als ich noch bei Robbie war. Ich bin nochmal zurückgekommen, um sicher zu sein, ob ich auch nichts übersehen habe. Ich möchte die Wände und Türen nochmal untersuchen. Na, die sind schwer verkohlt. Ja, aber sie stehen noch. Von einer Explosion kann gar keine Rede sein, oder? Eine Explosion? Ganz recht. Ja, wie kommen Sie denn da noch? Hören Sie, Pat, ich bin in ein paar Minuten wieder da. Gehen Sie zum nächsten Telefon und rufen Sie Hammonds Arzt an. Dr. Morton heißt der. Und dann treffen wir uns vor Irvings neuem Geschäft. Ja, aber was soll ich Dr. Morton denn sagen? Sie sollen sich eine ganz einfache Frage beantworten lassen. Der Laden ist leer, Quentin. Irgendjemand muss doch da sein. Ah, ich dachte doch, ich hätte die Tür gehen hören. Wollten Sie gerade gehen, Mister? Ja, ein schrecklich anstrengender Tag war das. Den ganzen Nachmittag ist Ware eingetroffen. Wir haben einen Riesenstapel von Lieferscheinen in der Rezeptur liegen. Mr. Irving ist draußen im Hof und verstaut die Kartons. Sie brauchen ihn nicht extra zu rufen, wir können warten. Aber Sie haben doch wohl nichts dagegen, wenn ich gehe. Nein, nein. Guten Abend. Guten Abend, Guten Abend. Miss Stone. Na, da haben wir ja Dusel gehabt. Wo wollen Sie denn hin, Quentin? In die Rezeptur. Suchen wir mal schnell alle Lieferscheine zusammen, aber fix. Aha. Das sind alle, die ich finden kann, Quentin. Gut. Aber stellen Sie mal erst die Flaschen da zurück, ja? Und schließen Sie die Schranktür. Ich nehme mir inzwischen die Lieferscheine vor. Was wollen Sie denn damit? Nennen wir es mal Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahme? Im Allgemeinen kommt man dabei dahinter, dass einiges fehlt. In diesem Fall hingegen haben wir, wenn ich mich nicht täusche, 2 Flaschen zu viel. Quentin, ich glaube, da kommt er. Schnell, die Schranktür zu. Ah, Mr. Barnaby. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Ziemlich eng hier in der Rezeptur. Sollen wir nicht lieber ins Geschäft gehen? Nicht nötig. Hammond ist also verhaftet worden, wie ich höre. Das wundert Sie doch sicher nicht. Ja. Nachdem alles genau nach Ihrem Plan verlaufen ist. Nach meinem Plan? Nein, halt, das stimmt ja nicht ganz. Dr. Morton hat die Sache verpatzt. Er schreibt so unleserlich wie... Ich verstehe wirklich nicht, Sie dachten, die Schlaftabletten seien für Mr. Hammond, nicht wahr? Leugnen ist zwecklos, Mr. Irving. Sie haben ja seinen Namen auf das Etikett geschrieben. Sehen Sie mal. Sie ahnten nicht, dass die Pillen für Mrs. Hammond bestimmt waren. Mr. Irving, ich bin überzeugt, Sie waren es, der die Pille vergiftet hat. Sie wollten Mrs. Hammond dazu überreden, ihren Mann zu verlassen, dann hätte sein Tod wie Selbstmord ausgesehen. Aber als sie dann zum Bungalow kamen, da war sie tot. Jetzt erkannten sie ihren Irrtum und beschlossen, Hammond die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist alles völlig aus der Luft. Die Eintragung im Giftbuch machten sie lediglich, um Miss Stone irrezuführen. Es war ihnen natürlich klar, dass jeder Sachverständige die Fälschung auf den ersten Blick erkennen würde. Also steckten sie die Apotheke in Brand, um das Giftbuch zu vernichten. Ich habe noch nie im Leben eine Manches ist reine Vermutung, zugegeben. Aber über den Inhalt dieser Flaschen hier kann es keinen Zweifel geben. Sehen Sie, das ist Äther, das ist Aceton. Die wollten Sie lieber nicht in der Apotheke stehen lassen. Wie? Zu gefährlich. Die wären womöglich explodiert, während Sie gerade die Treppe runterkamen. Also haben Sie vorsorglich die beiden Flaschen hierher gebracht und sind dann erst zurückgegangen, um ihren Pyjama anzuziehen. Nein, ich habe die Flaschen nicht angerührt. Warum war dann keine Spur von Äther und Aceton in dem Schutt zu finden? Diese Flaschen sind heute erst hier eingetroffen. Ach, auf den Lieferscheinen stehen sie aber nicht. Hier, sehen Sie selbst nach. Inzwischen darf meine Sekretärin wohl mal ihr Telefon benutzen. In unserer Kriminalhörspielserie Auftrag für Quentin Barnaby hörten Sie Brennende Liebe von Philipp Levin. Die Personen und ihre Sprecher waren Quentin Barnaby, Siegfried Lowitz, Pat, Ursula Langrock, Inspektor Hackett, Heinz Schimmelpfennig, Miss Stone, Ingeborg Engelmann, Kundin, Helene Elker, Apotheker Irwin, Max Noack, Phyllis Hammond, Julia Koster, Hammond, Benno Sterzenbach, Arzt, Gerd Keller, Alec, Heinz Lieven.